existierende Beschreibung zu machen für das gesprochene Wort tatsächlich zu einem komplizierten Thema. Wir sind jetzt seit 2-3 Jahren auf Tour mit dem Programm, oder? Ja, seit Anfang des Jahres. Wir haben da ein paar Songs dazu ausgesucht, dass jetzt ein bisschen zu der trockenen Materie doch eher ein bisschen Musik dabei ist, auch thematisch, vielleicht die Songs ausgesucht, damit man nach jeder Runde die Ohren wieder frei hat, wie gesagt, für das Thema. Ich fange mal an zur Einstimmung von einem Stück von James Taylor. When you're down in trouble and you need some loving care, nothing is going right. Close your eyes and think of me, but soon I will be there. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call. The sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon you're really knocking at your door. You just call out your name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call. You got a friend when people can be so cold. They hurt you, yes, they deserve you. Take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call. Also, ich freue mich, dass jetzt einige Leute gekommen sind. Und spreche jetzt hier für den Stadtverband der Linken in Kaiserslautern und wir freuen uns, dass Hans Sander jetzt noch ein paar Worte zur Gentrifizierung sagen kann und wird, denke ich mir, es ist langsam notwendig, auch hier in Kaiserslautern das Thema anzupacken. Die Linke hat sich als Motto für die nächste Zeit halt irgendwie der Punkt Stadt für alle genommen. Das heißt auch, dass Teilhabemöglichkeiten auch für alle da sind und finanzierbarer Wohnraum auch für alle gegeben ist. Und Sandy wird uns jetzt mal ein bisschen genauer sagen, halt irgendwie, um was es überhaupt geht. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf diese Einladung und auch, dass die Erwerbslosen innerhalb der Verdi Pfalz hier Mitveranstalter sein können. Gentrifikation ist natürlich ein Problem, das hat sich bundesweit hier bei uns still, in Deutschland, aber auch überall, eine Situation von Gentrifizierung, der Begriff ist vielen vielleicht gar nicht so bekannt. Wir haben als wir in den 80er Jahren hier Häuser besetzt haben in Kaiserslautern, haben wir uns gegen die Gentrifikation gewehrt, ohne dass wir wussten, dass überhaupt Gentrifikation das genannt wird, nämlich die Vertreibung von Menschen und ärmeren Menschen an die Ränder der Stadtgebiete, weil sie einfach finanziell dementsprechend stark genug werden. Wenn hier steht, dass der Graffiti aus Berlin, keine Angst, es ist nur Gentrifikation, da kann ich das sagen, da kann man beruhigt sein. Ne? Das ist also gar nicht so schlimm, aber es ist schlimm, weil also aus meiner Sicht der Wohnungsmangel, die Wohnungsnot, wo entsteht, und die immer steigende werdende Miete auch eine Frage der Klassenfrage ist. Es ist also eine soziale Frage, eine Frage der Klasse, die wo sich immer mehr uns stillen tut. Das mag in Kaiserslautern momentan jetzt nicht so krass einsehen. Wir werden uns aber nachher mal ein bisschen angucken, was halt hier vielleicht hier im Umkreis dieses Viertels hier passiert. Weil Nachtigall, ich höre die Trapsen. Hier vorne wird neu gebaut. Das Haus nebenan steht zum Verkauf an. Dann haben wir die Situation, dass da vorne am Haftgelände, dass ja gar nicht klar ist, was du ist. Auch hier ist aus meiner Sicht eine Anfrage im Bauausschuss, vielleicht über die Linksparteien wohl vonnöten, wo sie fragen, wie sieht das hier in dem Viertel aus? Sonst kann es nämlich passieren, dass in 2-3 Jahren wir das Viertel hier nicht mehr wiedererkennen. Das kann ganz schnell gehen. Weil schon öfters aus meine Vorträge war, das sind ja doch schon einige, die wissen, dass ich normalerweise mit einem Zitat beginne, Gedicht oder Zitat beginne, und habe mir überlegt, was mache ich, und habe dann mir überlegt, erst das Georg Büchner Zitat zu benutzen, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Aber ich möchte nicht in der Hütte wohnen. Und ich möchte aber auch nicht in einem Palast wohnen. Also passt das irgendwie nicht. Dann habe ich am Wannsee in Berlin vor kurzem transparent aus dem Fensterhänger gesehen, da stand drauf, Friede den Hütten, Paläste für alle. Das passt ja auch nicht, ne? Und da habe ich mich für den guten alten Bertolt Brecht entschieden. Und das rot untermalte, will ich erst später noch was dazu sagen. Er hat gesagt, es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben. Auch dazu werde ich später was sagen. Einen in einen Krieg führen. Und so weiter. Nur wenigstens davon ist unserem Staat verboten. Und ich denke, das trifft halt auch die gesellschaftliche Situation hier in unserem Land wieder. Mein Vorschlag, wo es hingehen soll, ist also relativ viel, was wir uns vorgenommen haben, ist, was ist Gentrifizierung? Was ist der Begriff überhaupt? Wie gesagt, als wir 1981 die Häuser hier in Kaiserslautern besetzt haben, war uns der Begriff Gentrifizierung oder Gentrifizierung nicht klar. Das haben wir nicht gekannt, obwohl das schon länger gibt. Die vier Phasen der Gentrifizierung werde ich euch dann mal versuchen zu zeigen, weil es nicht lese, weil es dann vielleicht dann später noch was kapiere. Die Wohnungsfrage als Teil der sozialen Frage, wie ich das genannt habe, als Klassenfrage, wie Wohnen überhaupt prekär wird. Was mir sehr wichtig ist, die Kosten der Unterkunft im Sozialgesetzbuch 2, also im Volksmund Hartz IV genannt, ein Mechanismus davon. Und nicht zu vergessen, was viele Menschen vergessen, die Situation obdachloser Menschen. Das wird immer schlimmer. Dass der grundsätzlich eine soziale Spaltung betrieben wird, nämlich dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, ich denke, das ist ja allen hier in dem Raum bekannt. Die Mietpreisbremse, die Junge Welt hat wohl vor einigen Jahren, 2016, geschrieben, bremst wie geschmiert sie ist, wenn man dann sieht. Der Wohngipfel, wo vor kurzem stattgefunden hat, ist also, was ich darauf eingehe, die neoliberale Stadt, da will ich kurz was dazu sagen. Als ich dann vor fast 5 Jahren mittlerweile einen Schlaganfall hatte und in St. Bendel in Reha war, hat mich der Stefan zweimal besucht, hat mir ein Buch mitgebracht, die marxistische Blätter. Da war ein Artikel drin, das hat geheißt die neoliberale Fragen. Das hat mich eigentlich unheimlich inspiriert, das will ich ja dazu sagen, mich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Vielen Dank an dich, Stefan, so dazu. Ne? Der Kampf ums Waschbrett bin ich Zeuge. Was das Waschbrett war, bei der Jazzkneipe damals. Ich war der Zeitzeuge bei der Besetzung, wie das abgeritzbar ist. Da war ich ganz zum Schluss was dazu sagen. Recht auf bezahlbares Wohnen, Recht auf Stadt ist unmittelbar mit verbunden, weil Recht auf Stadt bedeutet automatisch für mich die soziale Frage aufs Tapet zu setzen und Recht auf bezahlbares Wohnen. Schlusswort dann auf jeden Fall. Auf dem Flyer, was er sicherlich alle gelesen hat, steht drauf zu lesen, Recht auf menschenwürdiges Wohnen. Klar, man kann in jeder Hütte wohnen, man kann aber nicht menschenwürdig wohnen. Und menschenwürdiges Wohnen bedeutet automatisch auch bezahlbares Wohnen. Und es ist mittlerweile so, dass also bundesweit fast 50% mittlerweile vom Einkommen an dementsprechend an draufgehen tut, an dem, was man verdient. Das ist ein unerträglicher Zustand, ein Zustand, wo geändert werden muss. Das hat aber alles Gründe und das Thema heißt dazu auch Neoliberalismus, da werde ich auch im Laufe des Vortrages darauf eingehen. Der Begriff Gentrifizierung, ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich also das in erster Linie da mache, weil was Stadtsoziologe dementsprechend sozusagen auch André Holm sagt das ähnlich, wie dann auf die Stadtsoziologe, wo ich mich später berufe, beispielsweise Friedrichs. Der beschreibt den Umstrukturierungsprozess urbaner Quartier, das heißt, also wenn nicht innerhalb von diesem Stadtteil halt hier verschiedene Baumaßnahmen gemacht werden, um Menschen zu vertreiben, nennt man das Umstrukturierungsprozess, verharmlosend. Und Veränderungen in Stadtvierteln, die bislang als uninteressant galten, sich aber durch den Zuzug von sogenannten Künstlerinnen, Intellektuellen und Studenten mehr und mehr verwandeln. Das heißt also durchaus, dass also das Kulturelle, die Aufwertung durch die Gebiete, durch kulturelle Zuzüge dementsprechend halt auch aufgewertet werden, können interessant werden. Das heißt also, übersetzt, ehemals günstige Wohnfelder werden so zu angesagten Sehnefelder, die in Mieten und Kaufpreise nach und nach, es geht nicht von heute auf morgen, in unerreichbare Höhen für jene geschraubt werden, die ehemals nicht ansässig. Und in Berlin ist also ein Paradebeispiel, wie der Gentrifizierungsprozess sich dementsprechend gestaltet tut. Und ist seit 10 Jahren jetzt zu beobachten, also ich würde so sagen, seit der Wende oder seit 1990 ungefähr, weil da ist ja noch anderes Sache entstanden, wo ich auch später noch was dazu sage. Beispielsweise Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Berlin, Kreuzberg, Teile Neukölln. Ich besuche also eine Freundin in Berlin, ich bin öfters in Berlin für Verdi, auch die nächste Woche, und treffe da eine ehemalige Frau, also immer noch Freundin, treffe ich dort alles, die wohnt in Kreuzberg wohnt, ist 1985 dort hingezogen und dessen Herz links schlägt, war natürlich Kreuzberg damals ein bevorzugtes Gebiet, wenn man als Kaiserslautern wegzieht. Ne? Da war was los, da war Widerstand da. Und das ist also immer mehr umstrukturiert worden im Rahmen dieser urbanen Prozesse. Und wenn ich dann mit ihr spreche und sage, na das mache ich vielleicht ein bisschen später, aber sie haben jetzt zumindest in Kreuzberg, gerade ums Eck, wo sie wohnen, vor kurzem verhindert, dass ich dort Google ansässig mache. Ja? Und das ist ein riesiger Erfolg. Also ein Konzern, ein Global Player wie Google, wollte sich in Kreuzberg ansässig machen, um dort dementsprechend halt solche kleine Geschäfte nachzugehen, es ist verhindert worden, dass das Google sich dort ansetzt. Das finde ich ein Riesenerfolg, was die Kolleginnen und Kollegen oder Genossinnen und Genossen aus Kreuzberg erreicht haben. Weil sich dann auch zunehmend Widerstand regt. Renovierung ja, Vertreibung nein. Man muss zwischen Renovierung und unterscheiden. Es gibt Renovierung in Form von Instandsmaßnahmen und zwischen Renovierung und zwischen Modernisierung. Ich habe jetzt beispielsweise ein paar Wochen ein neues Bad gemacht. Warum? Ich habe einen Wasserschaden. Der Mieter war verpflichtet, das zu machen, das zu reparieren und hat mir gesagt, ich soll machen ein kleines neues Bad. Und was man nennt dann das Jobcenter. Ne? Ich bin auch im Hartz IV-Bezug, bis zum 1.12. dann gehe ich in Rente. Dann habe ich stattdessen das Übernehmen des Jobcenters. Dann hat zwar die Miete erhöht bis zu der Bemessungsgrenze, was das Jobcenter dementsprechend übernimmt, und nicht dementsprechend astronomisch in die Höhe. Es ist ja nur eine Instandsmaßnahme und keine Modernisierung. Modernisierung wie beispielsweise gewesen, wenn Sie gesagt haben, Herr Sande, wir machen gleich noch dementsprechend Außendämmung, sparen Sie dementsprechend Heizung. Ja? Das wäre eine Modernisierungsmaßnahme gewesen. Und jetzt kann ich hingehen und jetzt kann ich sagen, wir erhöhen die Miete um 11%. Das geht nämlich. Und es bleibt nicht nur, bis dann die Kosten von mir abgedeckt sind, sondern es bleibt dann tatsächlich für ewig. Da kann ich einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich so eine Vermieterin noch habe. Also die Folge dafür, das ist natürlich zur Folge, was ich gerade gesagt habe, dass also in Prenzlauer Berg eine Vertreibung von Hartz-IV-Bezieher dementsprechend stattgefunden hat und dass die Hartz-IV-Quote, also von armen Menschen, von um die Hälfte ungefähr gesunken ist. Ne? Und mittlerweile sich dort Leute angesiedelt haben mit besserem Einkommen, die meisten von auswärts. Das ist die Folge von dieser, das nennt man Gentrifizierung. Und der Friedrich hat es einfach dementsprechend so zusammengefasst, dass eine statushöhere Bevölkerungsgruppe, das heißt also nicht sozial höher, weil sozial gehört auch nicht für was anderes, sondern die haben ganz einfach mehr Geld, aufgrund von mehr Bildung, zieht in ein Wohngebiet an, das bislang vorwiegend von einer ihr gegenüber statusniedrigen Bevölkerungsgruppe bewohnt wird. Durch die Investition der Eigentümer der Wohngebäude oder das Eindringen der statushöheren, wie gesagt, Bevölkerungsgruppe. Und das ist eine sogenannte Gentrification. Das heißt, die Aufwertung eines Wohngebiets in soziale und physischer Hinsicht. In sozial bedeutet halt in dieser Situation, dass eine Verdrängung von anderen Menschen stattfindet und in physischer Hinsicht, dass die Wohngebäude selber halt durch Renovierung, durch Modernisierung dementsprechend größer werden. Und dieser Begriff geht auf die Ruth Glass zurück, die 1964 in London diesen Begriff Gentry entdeckt hat, beziehungsweise kreiert hat, und bedeutet eigentlich nichts anderes als wie niedriger Adel. Das heißt, besser gestellte in dieser Gesellschaft, finanziell und auch klassemäßig höher gestellte Menschen ziehen dann in diese Gebiete ein. Also wie gesagt, 1964 hat die das entwickelt und die haben also die Häuser besetzt, was sind bei uns in Kaiserslautern, 80, 81, haben wir diesen Begriff am besten will nicht gekannt, keiner von uns. Das kann ich also durchaus so sagen. Es sind in Berlin meistens so um 1900 errichtete attraktive Wohngebäude, überwiegend schlechter Zustand, das heißt, es muss renoviert werden und man tut dann einfach Modernisierung und Instandhaltung dementsprechend gleichsetze und versuche genau diese Menschen auch zu vertreiben. Es sind relativ niedrige Bodenbreite und daraus folgerichtig auch niedrige Mieten. Statusniedrige Bewohner ist leider, der Begriff ist nicht von mir, weil diese Menschen haben wahrscheinlich sozial wesentlich mehr Kompetenz als irgendwelche Investoren, wo der drin steckt. Und ist also für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, liegt zum Teil nahe dem Stadtzentrum. In Kreuzberg kann man das jetzt sicherlich wahrscheinlich nicht so sagen, weil das ja direkt das Randgebiet war, bevor die Mauer noch dort gestanden hat. Nochmal die vier Phasen, die wohl gleich kommen, nämlich soziale Gruppen, Bodenpreise und Miete, das sogenannte Image, darum geht es halt auch, und die Verdrängung, das sind die vier Phasen. Soziale Gruppen, das heißt also Haushalte mit einem höheren sozialen Status, Bildung und somit auch dementsprechend besser verdienen, ziehen ein das Gebiet ein, eine höchstens zwei Personen, meistens keine Kinder und niedriges Einkommen. Das war 1985 der Fall. Und deswegen muss ich mich immer wieder amüsieren, wenn ich meine damalige Freundin, hat mir noch Freunden erzählt, du warst 1985 mitverantwortlich, dass in Kreuzberg eine Gentrifizierung stattfindet. Das sahen mit ihr mittlerweile erwachsene Söhne auch. Und da richtet sich natürlich die glatte Wendwand in die Höhe. Aber sie hat natürlich eine gewisse Verantwortung vorher. Dass das nicht so ganz stimmt, weil ich steil was dazu sah, aber ich mache weiter. Herr Hans, darf man da gerade was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Wie passt das niedrige Einkommen jetzt dazu? Ja, weil in Kreuzberg damals in den 80er, 90er Jahren das niedrige Einkommen, bevor die Leute informiert hat, also dementsprechend inspiriert hat, alle nach Kreuzberg zu ziehen. Wenn das Herz links schlägt, ist gerne nach Kreuzberg gezogen. Dann gab es die revolutionäre Mai-Demonstration ab 1987. Und weil die Miete dort sehr billig war, Mensch, über Leute, die, weil sie noch studieren, niedriges Einkommen haben, aber perspektivisch, weil sie eine hohe Bildung haben, Anführungszeichen, später klassenmäßig aufsteigen. Genau. Ja. Genau. Die sozialen Gruppen sind Haushalte mit einem höheren sozialen Status, das heißt Bildung sieht ein Gebiet ein. Eine höchstens zwei Personen haben ich ja schon gehabt. Das sind die sogenannten, das Bett in den Gentrifizierungsprozess sind das die sogenannten Pioniere, nämlich Studentinnen und Studenten, wo BAföG beziehen und sogenannte Künstlerinnen und Künstler, die wo zumindest meinen, sie sind das. Die Bodenpreise sind in dieser Phase erstens einmal, die steigen noch nicht, vereinzelt Modernisierung, die zu Mietsteigerungen führen. Das Image ändert sich auch nicht, da Veränderungen noch nicht sichtbar genug sind, wie Medien sind noch nicht aufmerksam. Auch die Medien spielen da eine wichtige Rolle. Eine Verdrängung der alten Bewohner, das heißt die Einsässigen, findet noch nicht statt. Die Pioniere ziehen in freie Wohnungen ein, weil dann auch Wohnungsnotstand, Wohnungen dementsprechend freigestanden haben. Die soziale Gruppe in der zweiten Phase, es ziehen weitere Pioniere ein und mit ihnen auch die sogenannte Gentrifier. Die Gentrifier sind Haushalte mit höherer Schulbildung und dementsprechend auch höherem Einkommen. Sie sind oft Paare, mit oder ohne Kinder, spielt keine Rolle und sind dauerhaft an guten Wohngegenden interessiert. Gute Wohngegenden sind für sie dort, wo man halt auch konsumieren kann und selber auch davon profitiert, dass dort eine Kultur herrscht, die wo sie eigentlich im Prinzip gar nicht kennen. Das heißt also, dass auch Kultur ausgebeutet wird. Nämlich Kultur in der Form ausgebeutet wird, dass man sagt, ich ziehe es dorthin und profitiere an dieser Kultur. Was ist mit der Bodenpreise in der zweiten Phase? Das Gebiet wird von Maklern und Investoren wanken. Und weil die Nachfrage steigt, ist im Kapitalismus ganz einfach so. Angebot und Nachfrage spielen den bestimmenden Preis. Und wenn die Nachfrage nach Wohnungen in diesen sogenannten aufgewerteten Gebieten dementsprechend groß ist, steigt automatisch der Preis und das bringt natürlich die Markt und die Investoren auf den Markt. Die Modernisierung nehmen zu, die Miete steigen verhältnismäßig, aber ist noch verhältnismäßig billig. Aber die Bodenpreise beginnen einfach zu steigen. Es entstehen neue Geschäfte, Szenekneipen. Der Wandel wird von den Medien wahrgenommen. Das Gebiet wird auch von Personen aufgesucht, die von auswärts stammen. Verdrängung, was ich gerade gesagt habe, der Nachfragedruck steigt. Die Mieten erhöhen sich, je höher der Preis, je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Und alle eingesessenen Haushalte sind gezwungen auszuziehen. Warum? Weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Und hier findet dann erstmal ein Verdrängungsprozess statt. Wir sind immer noch in der zweiten Phase. Dritte Phase, soziale Gruppen. Es sind immer mehr Gentrifier in das Gebiet. Die positive Reaktion der älteren Bewohner ist da. Warum? Weil die Gentrifier mehr Kaufkraft in das Gebiet bringen. Weil es gibt ja immer noch Tante-Emma-Läden, es gibt auch was weiß ich für Geschäfte. Die bringen dann einfach Kaufkraft in diese Gebiete rein und da freuen sich natürlich die Alteinsätze, befreien sich erstmal darüber. Und lehnen die Pioniere ab. Warum? Weil die diese Kaufkraft damit haben, was die Gentrifier haben. Und es konnte dementsprechend zu sozialen Konflikten oder sogar zu organisierten Widerstand gegen die Pioniere kommen. Du Student, du schaffst doch nichts und so weiter. Und das ist die eigentliche Phase nach Stadtsoziologie der Gentrifizierung, dass also dementsprechend ältere, einsässige Bewohner diese Pioniere ablehnen. Und es war dann nicht mal richtig zu einem Problem. Die Bodenpreise, was ist mit denen in der dritten Phase? Die Bodenpreise Mieten steigen weiter. Modernisierung, Spekulation nehmen zu. Die Mieten für Läden und Büros steigen ebenfalls. Das ist dann genau der Punkt, wo sich die Sache langsam bei sich herumdreht. Das Image, zahlreich neue Läden, weil halt die Menschen dementsprechend natürlich halt auch versuchen, ihre Läden aufzubauen, beispielsweise halt auch wo man dementsprechend Modeklamotten kaufen kann und so weiter. Es verändert sich dann total. Alle Geschäfte wechseln ihren Besitzer, genau in dem Punkt, und das immer stärker, was zu mehr Besuchern aus anderen Stadtteilen führt. Wir haben beispielsweise in Prenzlauer Berg die Situation, dass also da werden ja die Schwabe beispielsweise total dementsprechend abgelehnt, weil die in erster Linie anscheinend dann einfach versuchen, das Einfluss zu gewinnen, beziehungsweise halt für Mietsachen zu verantwortlich sind. eine Verdrängung. Die ursprünglichen Bewohner ziehen weg, da ihnen die Mieten zu teuer werden oder weil ihnen der Wandel nicht fehlt. Und auch die Pioniere ziehen zum Teil weg. Ich zeige das Land, es treffen unterschiedliche Lebensstile aufeinander, was ich persönlich nicht unbedingt schlecht, schlimm finde, sondern im Gegenteil. Soziale Gruppen in der vierten Phase. Es ziehen nun fast ausschließlich Gentrifier in das Gebiet, oft Kauf der Wohnung. Mit Kind oder ohne Kind spielt keine Rolle, oft höheres Einkommen als ihre Vorkämpfer. Die Bodenpreise steigen weiter, mehr Investoren, da Gebiet als sichere Kapitalanlage gilt, weil das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist, was dementsprechend auch gemacht werden können, an Zuzug, an Miete und an dementsprechend halt auch an der Bodenpreise. Das Image hat sich vollständig geändert, das Gebiet als gutes Wohngebiet wird auch über die Stadt hinaus bekannt. Verdrängung. Immer noch in der vierten Phase, immer mehr der alteingesessenen Bevölkerung und immer auch Pioniere ziehen aus. Es entstehen immer mehr Eigentumswohnungen. Und dieser Wandel wurde unbeabsichtigt von den Pionieren eingeleitet, da sie die Nachfrage nach den Wohnungen erhöht haben. Soweit die Definition von Stadtsoziologen zu diesem Thema. Nur, da ist der Satz. Dieser Wandel wurde unabsichtlich von den Pionieren eingeleitet, da sie die Nachfrage nach den Wohnungen erhöht haben. Ich ärgere meine Freundin gern in Berlin darüber, dass sie 1985 durch die gezogen ist und eigentlich mitverantwortlich ist. Aber mit ihr mittlerweile erwachsene Söhne ärgern sie damit. Und sie schreit das natürlich vehement ab. Aber die einfachste Argumentation, das zu widerlegen, ist ja bis heute nicht eingefallen. Und die hat die Anstalt am 23.10. dieses Jahres geliefert. Jetzt hier unten, schlecht zu sehen, ich habe also die Anstalt vom 23.10. Links ist diese Figur, der heißt Moritz in dieser Anstalt. Und der sagt in dieser Anstaltssendung, ja, ich habe mit meinem Zuzug zu diesem Gebiet das Gebiet aufgewertet. Und wenn dann links von der Schneider widerlegt, indem dass er sagt, dass sie sagt zu ihm, Moritz, nicht du hast die Gentrifizierung ausgelegt, sondern die Investoren. Und das ist aus meiner Sicht einer von den ganz entscheidenden Sätzen in dieser Anstalt. Wenn jemand in der Gebiete reut sieht, weil er die Miete billig sieht, wenn jemand in der Gebiete reut sieht, weil er dort leben will, weil er dort gefällt, weil er dort so ein soziales Umfeld sieht, ist doch da nicht verantwortlich, dass Investoren kommen und sagen, okay, wir machen das jetzt ganz einfach so, weil du Kultur in diese ganze Sache heute bringst. Ne? Du wärst das Gebiet auf und dementsprechend gehen wir dann hier und sagen dann, jetzt machen wir hier einen Gentrifizierungsprozess und dann haben wir Eigentumswohnungen und so weiter machen. Ist doch deine Droschuld oder Tiz? Das ist doch Quatsch. Also das lehne ich also rigoros ab. Weil das ist der entscheidende Satz, was du in der Anstalt aus meiner Sicht gesagt hast. Darf ich mal kurz was sagen? Selbstverständlich. Wir sind ja komplett hier betroffen in der Straße. Da komme ich später noch zu. Wie sollen sich denn die Pioniere, also ich bezeichne mal Misano Schmidt und auch... Ja. Wollte ich später noch was sagen? Als später. Pionier und als Künstler Kultur. Ja. Genau. Was zwei Jahre später hat das erste Haus abgerissen, wird jetzt als Klotz gemacht, jetzt ist im Gespräch, dass der Blumenmischel auch abgerissen wird. Ich meine, so super attraktiv ist es noch nicht, aber wir haben das Ziel, es noch attraktiver zu machen. Genau. Also arbeiten wir ja an unserem eigenen Grab. Ne? Und was hast du einen Lösungsvorschlag? Ja, habe ich, aber zum Schluss. Ne? Zum Schluss. Hab ich durchaus. Ich mache es aber trotzdem jetzt halt schon mal ein bisschen. Weil man sollte nicht auf jeden Fall, Michael, man sollte nicht hier halbieren, man sollte nicht hier gehen und soll das immer dementsprechend aufgeben, was einem wichtig ist. Ich finde es wichtig, dass es eine Salon spielt gibt. Ich finde es wichtig, dass hier das Eselsburg gibt. Das ist mir enorm wichtig. Ne? Und ich finde es auch wichtig, wir erleben hier schon, wir haben dieses Viertel schon sehr, sehr lang. Ne? Da wenn der Hof. Ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das verbessert. Oder nein. Eigentlich bräuchte man so ein Reservoir für Kultur. Ja. Ja, also aus meiner Sicht. Man muss Verantwortung übernehmen. Aus meiner Sicht muss es so sein, dass also, das ist genau der Gentrifizierungsprozess, kann man dann stoppen, wenn er das mit der sozialen Frage verbindet. Okay. Ja. Was ich aber später zum Schluss was dazu sah, die soziale Frage ist ja wichtig, das ist sowieso bei mir immer der Fall, aber wenn man es mit der sozialen Frage verbindet und sagt, okay, so kann das hier nicht weitergehen, dann gehen wir das Gentrifizierungsabwässer stoppen. Dann geht es nur noch dort darum, wie wir halt klar am Meer werden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Leute gewünscht, vielen Dank, dass ihr alle da seid bei der Gelegenheit, aber ich hätte mir durchaus ein paar Leute mehr gewünscht, weil die Wohnungsfrage ist halt eine Entnahmefrage. Wir diskutieren das in der Landesarmutskonferenz, Situationen, wo wir uns treffen. Wir machen da, ja, das will ich nicht gedacht, dass es halt ein bisschen schwer wird, also ein bisschen mehr Leute hier kommen. Und ja, das müssen wir dann gut sagen, dass es nicht mehr wird. Aber ich sage später noch was genauer dazu. So, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr deutlich sehen. Wir sehen hier die blaue Linie. Das sind die sogenannten, ich muss mal Brille aufsetzen. Das sind die sogenannten Pioniere, die in der Phase 1 ungefähr 52% erreichen und in der Phase 4 dann runterfallen. Wir sehen in der roten Phase hier die Gentrifier. Das ist die unterste Linie, wo dann hochgeht in der Phase 4, wo immer mehr hochgeht. Und wir sehen halt die Alteingesessenen bei 47% der Phase 1, die wo runtergehen. Und wir sehen nun andere, das sind die, wo dann einmal hochgehen und wieder runtergehen. Das sind die Flüchtlinge zum Teil. Ne? Das heißt also, wir haben hier einen Verdrängungsprozess von Menschen, die wo halt dementsprechend immer mehr in diesem Land von Armut bedroht werden. Ja, kommen wir zum Teil 3. Die Wohnungsfrage als Teil der sozialen Frage. Wir haben hier eine Situation, dramatischer Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Geringverdienende, Studierende, Erwerbslose und vor allem kinderreiche Familien, ich kann es auch gerne noch ergänzen, also Einerziehende, die sind nämlich dementsprechend auch am allermeisten von dieser ganzen Armut bedroht, weil halt einfach auch zu wenig Sozialwohnungen gebaut werden, das hat auch Gründe, später dazu mehr. Und zwar seit 2014 haben wir hier in Berlin beispielsweise ganz rechts 7069 neue Wohnungen sind gebaut werden und davon gerade 197 Sozialwohnungen. In einer ganz armen Stadt wie Bremen, ganz rechts, 0 Sozialwohnungen gebaut werden. Das ist also die ärmste Stadt in ganz Deutschland, Bremen. Also zumindest was das Pro-Kopf-Einkommen von der Bevölkerung angeht, extrem in Bremen. In Essen ebenfalls 0. In Essen haben wir eine Situation, dass sich da die Armut quer durch die Stadt, eine Grenze quer durch die Stadt läuft. Wir haben in Essen eine Situation, dass der Norden arm ist und der Süden reich, also relativ reich. Das ist die Situation in Essen. Stuttgart, wo sich die Situation immer mehr zuspitzt, 0 Sozialwohnungen sind gebaut werden. Und eine Stadt wie München, also das ist sehr schwer darüber zu reden, aber das ist die Situation extrem. Ein Verdi-Kollege von mir, mit der wo ich im antifaschistischen Verdi-Bündnis sitze, in Bundesebene, der ist Krankenpfleger, der muss jetzt von München nach Dachau bezahlen, weil so Gehalt nicht reicht, in München sich eine Wohnung zu leisten. Das ist die Situation. Ist in Hamburg so ein hoher Sozialwohnungsanteil? Das ist ja eigentlich fortschrittlich. In Hamburg? 2300, immerhin fast ein Drittel, also mehr wie ein Drittel. Ne? Ob das doch im Olaf Schulz lag, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das ist also schon erstaunlich, okay, da gebe ich dir recht. Ne? Auch mal irgendwie zur Durchsetzung ihrer ganzen Top-Baugeschichten, die sie machen, weil irgendwie zu ihrem großen Gentrifizierungsprogramm halt irgendwie haben sie gleichzeitig halt irgendwie einen Pakt für sozialen Wohnungsbau halt irgendwie, okay, geschlossen. Dort halt irgendwie im Rat, der es möglich gemacht hat, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden, aber für die Menge, die eigentlich gebraucht wird, das ist noch viel zu wenig. Wir haben natürlich auch in Hamburg eine sehr hohe Zahl von Obdachlosen. Also ich denke, Berlin, Frankfurt, Hamburg sind so die Hauptstädte der Obdachlosigkeit. Ne? Was haben wir denn in Lautern für Zahlen? Schwer zu sagen, das weiß ich nicht. Also das wäre eine parlamentarische Aufgabe der Linkspartei, um was zu fragen. Grundsätzlich, auch da wollte ich später was dazu sagen, kann ich aber jetzt schon herausholen, weil der Punkt dann kommt nämlich da. Es gibt keine offizielle Statistik für Obdachlose. Die gibt es nicht. Die Obdachlosigkeit Es gibt über jede Scheiße in diesem Land Statistik. Aber es gibt nicht über Obdachlosigkeit Statistik. Die Zahlen habe ich schon separat, die werden aber nur geschätzt, und zwar für die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe. Das sind Schätzungen. Und die müssen sich permanent nach oben korrigieren. Permanent. Bitte schon Geduld, ich komme gleich zu dem Punkt. Wir haben hier eine Privatisierung statt sozialer Wohnungsbau, ich habe das gleich gezeigt, die Enteignung und Kommandisierung des öffentlichen Raums. Wir haben in der Däubig, haben wir ja dementsprechend Meister Demgang wieder, da wollte das Havelsilber verkaufen, da wollte die Bauer G privatisieren. Wir haben Immobilienspekulationen und hohe Rendite mit der Miete und zunehmende Armut. Wir haben eine Armutsgefährdungsquote von 16% bundesweit, in manchen Städten von weit über 20%. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden können. Aber das ist ja machbar, dass in Kaiserslautern städtische Wohnungen verkauft worden sind, auch ja. Im Bereich Feuerbachstraße. Ja, ja, natürlich, weiß ich. Sind ja alle, viele privatisiert, ja. Das sind ja diese Baugesellschaften, diese fürstädtische, die gekauft haben. Genau, ja, richtig. Und deswegen möchte ich hier halt mal von 2016 der Paritätische Wohlfahrtsverband, Gesamtverband zu Wort kommen lassen, der wohl sagt, schließlich rückt Deutsche also in den Jahren zuvor das Problem ausreichenden und bezahlbaren Wohnraums wieder in den Fokus. Wohnen ist existenziell. Gleichwohl haben wir es seit Jahren mit der zunehmenden Verknappung preiswerten Wohnraums zu tun, in dem Wohnungen mehr und mehr zu Renditeobjekten von Investoren werden. Wir erleben subtile Armutsvertreibung aus bevorzugten Stadtteilen, euphemistisch Gentrifizierung genannt. Wir haben eine zunehmende Zahl von Zwangsräumungen und wir haben zunehmende Zahl von obdachloser Menschen und wir haben neben den ohnehin vorhandenen Problemen Hunderttausende von Flüchtlingen, die bei uns bleiben werden und die ebenfalls bezahlbare Wohnraum brauchen. Das ist die Situation von 2016, da hat sich also nichts, aber auch gar nichts daran geändert in der Zeit von 2018. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen, da will ich auch dementsprechend einmal sagen, jetzt kommen auch so die Flüchtlinge hierher. Hat schon 2014, Anfang 2015 gesagt, wir haben hier in diesem Land, brauchen wir 450.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr. Pro Jahr, bevor die Flüchtlinge hierher kamen. Also mit mir ist also eine Ausspielung von Flüchtlingen und Menschen mit wenig Einkommen nicht zu machen, das will ich euch deutlich sagen. Entscheidend ist, wir wurden bei Käber die Position am Arbeitsmarkt, je mehr Geld machen, desto einfacher fallen das. Und es ist da die ethnische Zugehörigkeit. Genauso wie beim Arbeitsmarkt spielt auch die ethnische Zugehörigkeit hat hier eine Rolle. Ja? Und die soziale Spaltung in gute und schlechte Stadtteile, wie in Isen, was ich vorhin gezeigt habe, ist Ausdruck der Einkommenswelt. Ich zeige hier mal eine Folie, die kam unlängst bei mir rein. Die Überlastung durch Wohnkosten nach Status, also in Mainz beispielsweise, weiß ich, dass zwischen 40% und 45% des Einkommens für Wohnkosten dementsprechend halt verwendet werden muss. Die haben aber auch Mietstufe 6, auch dazu später mehr. Ich möchte hier den Blick werfen auf Alleinerziehende, die wohl sagen nach Befragung, dass 59,4% der Alleinerziehenden halt eine große Belastung dort drin spüren innerhalb dieser Situation. Das ist also sehr hoch. Und 21,5, die höchste Zahl auf der ganz rechten Spalte, die höchste, da muss man natürlich wissen, dass 9 von 10 Menschen laut Familienrekord 2017 weiblich sind. Deshalb behaupte ich immer wieder, ich mache ja auch andere Vorträge zur Armut in dieser Gesellschaft, dass die Armut hier in diesem Land, wenn ich es also nur geschlechtsspezifisch trenne, weiblich ist. Das fängt also schon in früher Zeit an und zieht sich durch bis ins hohe Alter. Ich habe das untersucht, also ihr könnt mir glauben, es ist so. Ja, die Mietrechtsreform 2013. Noch vor der Bundestagswahl 2013 hat die damalige Bundesregierung, wer war das wohl, das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 in Kraft gesetzt. Das Mietrechtsänderungsgesetz sieht unter anderem bei der Modernisierung Einschnitte zulasten der Mieter vor. Also Modernisierung ist was anderes wie Instandhaltung. Das gerade auch tatsächlich am 1. Mai in Kraft. und hat gesagt, dass 11% der Kaltmiete dementsprechend zugeschlagen werden darf. 11%, aber nicht bis diese Modernisierungskosten gedeckelt sind, sondern das bleibt dann. Das bleibt dann bis in aller Ewigkeit. Wenn du die Miete, das ist genau dieses Instrument, um Leute aus der Wohnung rauszutreiben. Kurzer Exkurs, auch der Strompreis, wir haben damals auch Energiearmut hier in diesem Land, und zwar nicht so knapp, es wurden 344.000 Menschen in 2017 der Strom abgestellt. In 2012 waren es 700 in Kaiserslautern, in Rheinland-Pfalz 37.000. Wie es momentan aussieht, weiß ich nicht, werde ich aber noch in Erfahrung bringen. Man sieht hier, dass der Hartz-IV-Regelsatz damit auch schuld ist, weil jetzt nur knapp 35 Euro als Energiekosten bei Strom dementsprechend vorgesehen. Und der Verbraucherband geht ungefähr aus, dass eine alleinstehende Person ungefähr 43, 44 Euro braucht. Ne? Das heißt also, auch hier ist eine permanente Unterdeckung im Rahmen der Kosten der Unterkunft, zu denen, wo ich jetzt komme. Im Rahmen des Sozialgesetzes 2 geht dort drin, ich habe hier dann die Gewählseite bei, in § 22 SGB 2, was nur nachfragen kommt, ich habe es einfach mal dabei, sind der finanzielle Aufwand für alle tatsächlich entstehenden Kosten müssen angemessen ausfallen. Das gilt für die Netto-Kaltmiete plus für die dementsprechend für die Betriebskosten. Die müssen angemessen sein. Ich habe die Woche Beratungsfall gehabt, ich mache die Beratung bei Verdi ehrenamtlich, habe die Woche 4 Beratungsfälle gehabt, das war schon lange nicht mehr da, wo jemand 800 Euro dementsprechend Betriebsnebenkosten hat, ich habe es da erst mal abgegeben im Jobcenter, gut, wenn mal was rauskommt. Zum Beispiel war ich nicht tätig. Die Kosten müssen übernommen, auch für eine Gartenlaube, wenn jemand ist oder wenn jemand besonders kreativ ist, da kann ich auch dementsprechend eine Baubar hinstellen, ich kenne jemanden in Oderbach oder Oderberg, wo der dementsprechend sich eine Gartenbar hingestellt hat. Allerdings darf dieser Baubar keine Räder haben, weil du musst mobil sein. Es muss eine meldepflichtige Adresse sein. Das ist geregelt in § 22 SGB 2. Und dazu hat 2009, weil es steht immer, im Gesetz steht hier nur drin, was angemessen ist. Angemessenheit bei Kosten der Unterkunft, auch Angemessenheit bei der Betriebskosten. Deswegen müssen sich immer wieder die Sozialgerichte darüber unterhalten. Es gibt ja die meisten Klagen von den Sozialgerichten, die sind im Sozialgesetzbuch 2 zu suchen. Und davon wieder, wenn man das nochmal differenziert, sind die Unterkunftskosten dementsprechend halt am meisten. Weil angemessen ist ein dehnbarer Begriff, was ist jetzt angemessen? Da kommt es auf Dämmungen an, da kommt es, wie viel Heizung gebraucht wird und so weiter und so weiter. Und aus diesem, deswegen hat das Bundessozialgericht 2019 uns reicht das jetzt halt, permanent wird halt hier, wenn die Sozialgerichte mit belastet. Und haben gesagt, die Kommune soll ein sogenanntes schlüssiges Konzept erarbeiten. Das heißt nicht, dass sie es müssen. Aber sie müssen zumindest, wenn sie die, weil das Bundessozialgericht auch gleichzeitig gesagt hat, wenn kein schlüssiges Konzept da ist, braucht diese Kommune einen qualifizierten Mietspiegel. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem einfachen Mietspiegel und einem qualifizierten Mietspiegel. Ein einfacher Mietspiegel ist der, wenn Mieterverbund und dementsprechend halt Mietverbund oder Mieterverein sich einigen, dass das so und so, dass so zu regeln ist. Das ist ein einfacher Mietspiegel. Ein qualifizierter Mietspiegel bedeutet, dass Experte das machen müssen. Und da müssen vorher die Mietstufe festgelegt werden. Die Mietstufe sagen, je höher die Mietstufe liegt, desto höher auch der zuverlässige Höchstbetrag, was den Mietzuschuss angeht. Ja? Und ich habe da auch Beispiele aufgeführt, das heißt, je höher die Mietstufe, desto höher der Mietzuschuss. Je niedriger, desto niedriger. Wir haben beispielsweise in Mainz die höchste Mietstufe in Rheinland-Pfalz, der liegt bei 6. Als ich 2011 mal einen Vortrag gemacht habe bei Verdi, war in Kaiserslautern noch bei 3. Wer weiß, wie er momentan liegt. Hier in Lauter. Ich glaube irgendwo bei 8 Euro. Nee, ich meine die Mietstufe. Also es gibt. Er liegt momentan bei 2. Er ist also gefallen. Und das hat natürlich auch was mit der Lebensqualität hier zu tun. Wenn bei dieser Mietstufe wird auch dementsprechend durch Umfrage gemacht, wie fühlst du dich hier wohl? Was für die Lebensqualität an? Und die ist also nach deiner Sache gefallen. Und es kann durchaus möglich sein, dass es was mit dem Fluglärmbetrieb zu tun hat. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Wohngeld hat jetzt nichts mit Hartz IV zu tun. Das ist ganz richtig, hat nichts mit Hartz IV zu tun, weil wenn du Hartz IV hast, angemessen, hast du kein Wohngeld. Das ist richtig, genau. Ja. Aber die Mietstufe richten sich natürlich danach durchaus, weil die Mietstufe leiten sich, was jetzt kommt, ist der Mietspiegel. Das ist für die ganze Stadt eine Mietstufe, nicht für die Wohnung individuell. Für die ganze Stadt, genau, ja. Und hier habe ich mal den Mietspiegel für Kaiserslautern herausgesucht. Und da sieht man, dass er momentan bei 30 Quadratmeter 8,73 Meter belegt. Also wesentlich drunter, was Rheinland-Pfalz macht. Kaltmiete ist es. Kaltmiete, das ist für die Kaltmiete. Ne? In Pirmasens, habe ich glaube ich vorhin vergessen zu sagen, liegt er bei 1, Mietstufe 1. Ne? Und ist da natürlich auch wesentlich weniger, was Wohngeld angeht. Und daraus rechnet sich natürlich auch das schlüssige Konzept vom Bundessozialgericht. Und hier sieht man halt den Vergleich drüber, habe ich mal basishalber eine Nebentor gemacht. Ne? Das heißt, die Vergleichsmieten, das werden nur die Mieten berücksichtigt, die in den vergangenen 4 Jahren erhöht wurden. Das ist das, was wir vorhin mit Carsten mehr gesagt hat, die wollen einen neuen Mietspiegel entwickeln. Kaiserslautern hat seit 1. April von 2014 an einen qualifizierten Mietspiegel. Das haben viele Städte nicht, die haben nur einen einfachen Mietspiegel. Aber die haben, aber die wissen jetzt seit 2019 neue Mietspiegelentwickler. Ja? Und bei der Berechnung der Vergleichswert werden nur die Mietbrüche in den vergangenen 4 Jahren erhöht worden. Ja? Der Mietspiegel gibt folglich einen Überblick über den Ist-Zustand. Das heißt also, dass in dieser Sache die Sozialwohnung, wo es hier in dort noch gibt, nicht mit Euflich so weit. Sondern nur das, was die Vergleichsmiete ist, das geht in deine Mietspiegel rein. Das heißt, die Sozialwohnung spielt noch keine Rolle. Was bedeutet das jetzt für die Lautra, die von Hartz IV leben? Erinnert sich da irgendwas? Sofort. Und es wird, wie bereits gesagt, Urteil Bundessozialgericht, es wird dauernd 90 schlüssige Mietkonzepte, weil die keinen Bock mehr gehabt haben. Einfach so langsam, aber sicher, immer die Sozialgerichte ein bisschen damit beschäftigt. Und dann gibt es halt in Hamburg eine Firma, die nennt sich AK, Analyse und Konzept für Landkreise und Städte. Die haben bis 2016 90 dick Entwurf, kostet 50.000 Euro. Das ist ja nicht gerade so Pappe stehen, ne? Für eine Stadt wie Kaiserslautern. Deswegen haben die ja kein schlüssiges Konzept. Ja. Ne? Aber sie haben den qualifizierten Mietspiegel, immerhin. Ne? Nicht schlüssig zum Beispiel in Leipzig, Dresden, Frankfurt an der Oder, Stand 2016. Da wurden die Höchstwerte nach Sozialgerichtsurteil nach oben korrigiert, weil die gesagt, das ist, was die entwickelt haben, ist nicht schlüssig. Haben sich aber davor goldene Nase verdient. Ich denke, dass es mittlerweile über 100 sind, was die entwickelt haben. Und 40.000 Euro, also naja. Ne? Und schlüssig ist dieses Konzept, wenn mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Ich denke, dass ich einfach nur so 2 Minuten stehe, okay? Also soll ich es vorlesen? Vorlesen, ich sehe schlecht. Okay. Die Datenerhebung darf ausschließlich im genau eingegrenzten und muss über den gesamten Vergleichsraum erfolgen. Also das ist, denke ich, schlüssig. Ne? Es bedarf einer nachvollziehbaren Definition des Gegenstandes der Beobachtung, zum Beispiel welche Art von Wohnungen, Differenzierung nach Standard der Wohnung, Brutto- und Nettomiete, Vergleichbarkeit, Differenzierung nach Wohnungsgröße, Angaben über den Beobachtungszeitraum, Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung, Repräsentativität des Umfangs der eingezogenen Daten, Validität der Datenerhebung, Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze der Datenwerte und Angaben über die gezogenen Schlüsse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das nicht so viel gesagt, muss ich zugeben, obwohl ich mich mit dem Thema Kosten der Unterkunft in SGBSW als Sozialberater durchaus beschäftige tue. Da muss man mal ein bisschen genauer, also mal nachgucken. Das ist, denke ich, auch eine kommunale Ebene, kommunale Sachstelle, wo wir uns mal nochmal unterhalten müssten. Weil das ist, denke ich, wird jetzt zu weit führen. Und hier habe ich dann genau die Frage, wo Sie gemacht haben, wie das also dementsprechend momentan aussieht. Stichtag Erhebung 1.8.2015, weil sie sich auf deine qualifizierte Mietspiegel ja berufen. Da muss dann 2019 geändert werden, und zwar spätestens zum 1.8.2019, weil der alle 4 Jahre geändert werden muss. Und das sieht man, Personenhaushalt 275 Euro, ich komme damit klar. Was ist denn die Grundmiete, der Begriff? Die Grundmiete ist die Netto-Kaltmiete. Ne? 275 Euro für eine Person, ich komme damit zur Rande. Es kommen viele nicht zur Rande, es gibt aus meiner Sicht nicht der Wohnungsmarkt hier wieder. Das ist nicht der Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man da? Ne? Weil das ist die Sache, wo man kommunal tätig wäre. Das will ich euch erklären. Das ist so, dass also die Kosten der Unterkunft in Hartz IV und die Frage nur von Ihnen zu beantworten, ist es ja so, dass, also ich mache es mal so rum. Arbeitslosengeld II ist sogenannte, wird das Steuermittel finanziert im Gegensatz zu Arbeitslosengeld I, das was ja aus Beiträgen finanziert wird, also die Arbeitslosenversicherung. Die Kosten der Unterkunft werden ebenfalls aus Steuermittel finanziert. Da gibt es einen sehr komplizierten Schlüssel, dass also der Bund Gelder weitergibt an die Länder und die Länder verteilen das an die sogenannte Kommune. Ja? Je nachdem, nach Höhe der Bedarfsgemeinschaft, nach Höhe der Kosten der Unterkunft in Hartz IV. Das ist aber nur bis zu einem gewissen Teil. Das heißt, dass der Löwenanteil der Kosten der Unterkunft von der Kommune bezahlt wird. Und deswegen ist ja genau das eine Sache, wo wir in der Kommune eingreifen können. Das ist das Thema innerhalb von Hartz IV, wo in der Kommune was gemacht wird. Jetzt stellt sich schon die Frage, was? Und da bin ich auch sehr dankbar am Carsten, der wo nächste Woche noch einmal einen Termin einberaumt, oder die nächste Woche noch einmal einen Termin einberaumt hat, um das mal genauer zu diskutieren. Wenn wir nämlich jetzt hingehen und sagen, ja, die Leute werden dementsprechend halt, das ist viel zu wenig, viel zu niedrig. Dann sagt jeder Vermieter, ja prima, das sitzt mal im einen Boden, wir sind ja dafür, dass genau diese Untergrenze, was die Kommune feststehen dürfen, nach oben gedreht wird. Und werden dann automatisch, werden wir hier gehen und werden hier diese Mietspirale nach oben drehen. Also Vorsicht. Jetzt nur eine Frage. Ja. Gas, Wasser, Strom und Heizung sind dort alles nicht drin. Nicht drin, nein. Das ist nur die Netto-Miete. Das ist unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Also das heißt ja im Gesetz drin, hier im 220er, es gibt jetzt WHS, soweit angemessen. Ich habe hier vorhin, glaube ich, gesagt, ich habe einen Beratungsfall jetzt gerade, wo 800 Euro nachbezahlt werden. Das werden das Jobcenter nie übernehmen. Was gilt denn hier im Monat als angemessen? Unfair für ledige. Das kommt ganz drauf an. Ja. Das kann ich so nicht sagen. Deswegen, und das ist immer das Problem von den Sozialgerichten. Pauschaliert wird es im SGB 12, ne, bei der Grundsicherung. Ne, wenn du eine Grundsicherung im Alter, wie ich es beispielsweise beantragen will, dann pauschalieren die das viel höher, als beispielsweise bei mir der Bedarf ist. Das heißt, ich profitiere davon. Aber es gibt Leute, die profitieren davon. Ne? Das ist ganz grob und fair, was man da ausmacht. Du kannst es nicht sagen im SGB 2. Du kannst sagen, in der Grundsicherung im Alter, das sind bei den Betriebsnebenkosten, sind es ungefähr 70 Euro und bei den Heizkosten 90. Also ich habe eine Info, dass Gas gar nicht übernommen wird. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Beim Gas muss man dementsprechend differenzieren, hast du einen externen Gasboiler oder nicht. Bei mir wird das Gas beispielsweise übernommen. Und wie gesagt, nochmal Unterschied, SGB 12 und SGB 12. Gas zum Kochen oder zum Heizen. Genau. Und ob du dementsprechend einen Warmwasserboiler hast, wenn du Gas brauchst, wenn Warmwasserboiler sind, im SGB 2 knapp 11 Euro vorgesehen. Und übernommen wird. Okay. Ja. Es ist vorgeschrieben, einen qualifizierten Mietspiegel handelt sich, wenn er nach wissenschaftlichen Grundsätzen, ne, alle 2 Jahre erarbeitet wird. Und sogar alle 2. Ich glaube alle 4. Das heißt, es sind 2 Jahre hinter dran. Ne? Und es heißt also, hier sind also Interessenvertreter von Vermieter und Mieter und der örtliche Mieterverein. Und es soll natürlich halt auch, es müssen Wissenschaftler dementsprechend damit beteiligt sein. Das ist also vorgeschrieben. In § 55 SGBD, 558 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Wir haben in 2017 594 Millionen Euro, knapp 600 Millionen Euro an Unterdeckung der Kosten der Unterkunft gehabt. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht hat 2014 diesen Regelsatz, wo wir momentan haben, vorgibt, und der ist das Existenzminimum. Das bedeutet, dass also hier fast 600 Millionen Menschen bundesweit drauf zahlen müssen. 600 Millionen Euro von den Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, draufgelegt werden muss, um ihr Wohnung nicht zuzugeben. Das ist die Situation. In der Regel läuft es so ab, wenn du dementsprechend halt überhöhte Miete hast, wo nicht angemessen ist, was ich vorhin gesagt habe, 275 Euro bei einer Einzelperson, ja, ist es so, dass du 6 Monate Zeit hast, oder durch Untervermietung oder durch Auszug deine Unterkunftskosten zu senken, weil du bleibst auf der Sache sitzen. Ja? Und das haben wir momentan in Kaiserslautern, ich habe Stefan diese Informationen zukommen gelassen, wenn in Kaiserslautern, deckt sich übrigens im Schnitt bundesweit, sind 20,4% in Kaiserslautern Menschen, die wo also halt von im Regelsatz drauf leben müssen, dass sie nicht aus der Wohnung fliegen. Also ist ein Fünftel. In Pirmasens ist es ganz erschreckend, bundesweit der höchste Schnitt 52, noch was. Ne? In Pirmasens. Und da braucht man sich über nichts mehr zu wundern. Ja? Es ist eine Katastrophe. Und nochmal, es ist die Sache innerhalb von Hartz IV, das sage ich nochmal ausdrücklich für alle hier, wo man hier vor Ort was tun kann. Das muss überlegt sein. Weil das ist, ich finde das unerträglich. Ne? Ich finde das unerträglich, was hier passiert. So, jetzt nochmal Frage. Die andere, 67% ist das Hilfen und Lebensunterhalt und einmalige Grundausstattung, oder? Genau, ja. Und hier kann man jetzt einfach wirklich was tun, dass man halt entweder, dass man zumindest uns fordert, dass die tatsächlichen Kosten auch wirklich übernommen werden. Weil die Kommunen sind natürlich auch in Zeiten, Klammer Kassen, interessiert daran, dass sie halt hingehen und sagen, ja, das ist mal einfach das bisschen niedriger auch, ne? Und ist doch klar. Ja, wie wird das jetzt praktisch aussehen? Manchmal sind es ja riesige Nebenkosten, die Wohnungen sind nicht gedämmt, ja, sondern ja. Wird die niemals übernehmen, weil sie sagen, völlig unwirtschaftlich. So ist es, ja klar, richtig. Praktisch kann es nur so aussehen, dass ich dort über die Sozialgerichte habe. Das habe ich ja vorhin gesagt. Wenn eine Wohnung nicht gedämmt und die Heizkosten überproportional hoch sind, ist es klar, dann müssen sich die Sozialgerichte darüber unterhalten. Das ist dann immer wieder die Frage, wie sieht die Wohnung aus, was ist alles für ein Baujahr, ist dann unwirtschaftliches Verhalten da? Das kann ja auch durchaus so sein. Das unwirtschaftliche Verhalten ist ja dann womöglich vom Hauseigentümer, der auch, verursacht, dass man zum Fenster rausheizen muss. Das kann durchaus möglich sein, das ist am meisten so. Aber ich hab auch schon einen Beratungsfall so einige Jahre drin gehabt, wo es mir nichts mehr gefallen. Da hatte ich also einen Energieberater geschaltet. Da war ein Wasserverbrauch da, wo ich mir nur Erklärer gekannt habe. Es war ein Pärchen mit Kind, wo ich mir nur Erklärer gekannt habe, wo so Wasserschade vorlage. Ne? Ich habe so einen Energieberater geschaut, der hat mir gesagt, hallo, hatte ich doch jede Morgen in der Fußballmannschaft inklusive Ratsch wieder stundenlang geduscht. Ne? Also, da muss halt dementsprechend, es musste irgendwo an der Grenze festgelegt werden. Auch aus ökologischen Gründen. Ne? Ich kann nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen bis 24 Stunden. Ne? Ich habe mich dann aus diesem Fall ausgeklinkt, weil ich gesagt habe, da habe ich nicht helfen. Ich denke, das war, was Sie vorhin gesagt haben, das ist ein Bereich, da kann man in der Kommune kommunalpolitisch was verändern, ja. Verbessern. Ja. Wie würden die Forderungen an die Stadt aussehen, dass man in dem Bereich was verbessern kann? Also zumindest, was halt die Kaltmiete angeht, dass die Wohnung in die tatsächliche Höhe übernommen wird. Das ist das Mindeste, was man machen können. Was die Nebenkosten angeht, steht, denke ich, auf einem anderen Blatt. Da bin ich manchmal, also werde ich auch nicht so genau. Wie gesagt, ich kann nicht akzeptieren, dass also 24 Stunden Wasserhahn einfach laufen. Es gibt Leute, die machen das. Große Spannbreite von Wohnungen, Wohnungskosten. Also sind Mähnen, dass wenn jetzt jemand sich eine Wohnung sucht, die für Einzelpersonen 800 kalt kostet, dann das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also das geht ja, weil die Obergrenze 275 bei der Einzelperson, das geht schon mal vorne rein. Ja, aber was ist die kommunale Handlungsmöglichkeit in dem Bereich? Dass zumindest die Leute, die in Hartz-IV-Bezug sind, also es war Fisch die Überzeuger, dass die im Hartz-IV-Bezug sind, dass die tatsächliche Miete, die tatsächliche Kaltmiete übernommen wird. Mindestens. Das sehe ich durchaus so. Ja, wenn die aber 800 Euro betrat. Nee, ja, dann ist es echt immer so. Ja, dann ist es echt immer so. Aber es ist so, dass das Jobcenter die Leute dann zwingt, nach 6 Monaten, wenn er nach 6 Monaten auszieht. Und was gibt dann die Wohnung hierher? Was gibt der Wohnungsmarkt hierher? Gibt er diese Sache, was ich vorhin gezeigt habe, beim Mietspiegel her? Das gibt es nicht her. Das gibt der Mietspiegel nicht her. Also ich habe hier Kontakt zum DGB-Rechtsschutz, wo die Probleme durchaus auch landen. Und die sagen, für sie ist das vollkommen klar, hier gibt es der Wohnungsmarkt nicht her. 275 Euro sind es. Das mag bei mir, komme ich hier, weil ich ein gutes Verhältnis zu meiner Vermieterin habe. Und ich bin auch froh, dass ich das habe. Ne? Aber es gibt halt Vermieter, die sehen halt einfach nichts. Ne? Und das springt sozialer Brennpunkt, steckt dort drin ohne Ende, ja. Also die Forderung, dass die Kosten übernommen werden soll, das leuchtet ja unmittelbar ein. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, sehe ich halt auch, dass eben halt Vermieter hier doch im Grunde genommen Profite machen wollen. Ja, logisch. Ohne Ende. Und es ist die Frage, wie die Kommune, die ja jetzt praktisch einerseits in der Forderung steht, für die Leute SGB II und II der Wohnungen zur Verfügung zu stellen, andererseits aber selbst keine kommunalen Wohnungen mehr zu haben, aus was weiß ich was für Gründen, natürlich auch zu Kritisierenden. Also die sind so zwischen Baum und Rinde, die ja. Verwaltung. Ja. Weil die natürlich auch sich nicht dieser Ausbeutung der Vermieter, der Immobilienspekulanten beugen wollen oder beugen dürfen eigentlich. Helmut, das ist der Krux, wo ich ja drin stecke. Ne? Ja. Wenn wir hier jetzt hingehen und sagen, alles übernehme, ne, egal wie hoch, treibt mir automatisch deine Mietpreise in die Höhe. Ja. Ne? Und sagen die Mieter, klar, wollen wir auch. Ja. Aber wenn ich aber sage, dass zumindest jetzt die Leute, der Altbestand, sage ich jetzt mal, die Leute, die in Hartz IV rutschen, dass das übernommen werden tut, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, Stefan. Natürlich. Muss das, was an Kosten da ist, an Mietkosten dann auch übernommen werden. Genau. Das ist ein Grundsatz, der natürlich schwer durchzusetzen ist. Ist schwer. Trotzdem muss das die Forderung sein und da muss man eben auch um Mehrheiten kämpfen. Es wird auch immer Ausreißer geben, die wir jetzt genannt worden sind. Dann haben wir im Moment eben das Problem, dass die Stadt, die Verwaltung dann sagt, das ist zu hoch von Mietkosten, du musst da ausziehen. Aber sich nicht darum kümmert, eine adäquate Wohnung zur Verfügung zu stellen. Genau. Ja, da haben wir schon mal die Krux dabei, dann müsste auch eine adäquate Wohnung angeboten werden. Ja. Ja. Das machen die nicht. Das kann ich nicht. Das machen die. Da müssten wir auch in Kaiserslautern vielmehr die Bauer gehen, die stehen. Wir haben eine städtische Wohnungsgesellschaft, die eigentlich dafür da ist, Wohnungen in ausreichender Anzahl zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Ja, aber auch hier wird in der letzten Zeit viel zu wenig im sozialen Wohnungsbau investiert. Bei allen Sachen, die sehr gut sind, also auch diese, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Nils-Projekte, bräuchte man sicherlich auch noch mehr davon. Aber wir haben im Moment das Problem in Kaiserslautern, dass in der Bauer AG keiner denen in die Karten kommen kann. Die schließen sich ziemlich ab. Das ist auch etwas, wo wir daran arbeiten wollen, das viel transparenter zu machen und offener zu machen. Ist ein Punkt, vielleicht kann ich später auch noch was zum sozialen Allgemein sagen. Ja, das würde ich jetzt nur ganz kurz noch zu den Energiekosten. Da haben wir natürlich das Problem, dass immer Durchschnittswerte angegeben werden oder auch vor Gerichten dann auf dem Tisch liegen. Da ist eben der Durchschnittswert von Energiekosten bei einer Wohnung in dem Alter so und so. Aber bei denen, die drin wohnen, im Hartz-IV-Bereich, da ist es nicht der Durchschnitt, sondern da ist es weitaus noch unterhalb von dem, was eben genau. Die Wohnung, die was weiß ich, 60 Jahre alt ist. Das kann man gar nicht vergleichen, wenn man nur irgendwelche Zahlen auf dem Tisch liegen hat. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich sehe jetzt, dass halt langsam Diskussionen aufkommen. Ich würde also gerne fertig machen, wenn noch einiges du. dass wir dann zum Schluss das gemeinsam diskutieren. Also jetzt hat man vielleicht für den weiteren Verlauf nur noch Verständnisfrage und Diskussion dann zum Schluss. Ist das okay? Ja, das Sozialgericht Cottbus, die machen immer recht gute Urteile. Es sagt, dass die Angemessenheit regelmäßig neu ermittelt werden müssen. Da haben wir eigentlich bei dem Punkt zu dem qualifizierten Mietspiegel und dass das also dementsprechend halt auch in alle 2 Jahre, ich dachte alle 4 Jahre, also hier Kaiserslautern ist jetzt halt wirklich 2 Jahre hin und zurück. Ich mache Beispiele aus Berlin. Ich habe letztes Mal vor Jahren nicht André Holm kennengelernt bei der Nationalen Armutskonferenz, wo ich schief war, dieses Jahr konnte ich nicht. Da hat man diese Folie dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Wir sehen hier die Räumungslage in Berlin, weil da dieses Extrem. Und wir sehen hier, ich weiß nicht, ob ihr es von hinten sehen kann, ich sehe es kaum hier, haben hier auf dem Monitor, wo also die Räumungslage in Berlin immer mehr zunehmen. Also ca. 10.000 Räumungslage in Berlin pro Jahr. Und bei der landeseigenen Wohnbaugesellschaft in Berlin 20 pro Woche und ich glaube Zwangsräumungen. Und hier haben wir noch stadtweit steigende Mieten zwischen 2007 und 2013. Man kann es natürlich bis 2018 verfolgen. Und ihr habt hier Anträge auf Mietschuldenübernahme in Berlin. Da sieht man halt auch, dass die immer mehr zugenommen werden, die wohl zum Teil abgelehnt werden, zum großen Teil abgelehnt werden. Entschuldigung. 3.000 Ablehner allein 2012 und halt hier werden überhöhte Kosten werden faktisch nicht übernommen, wie er das dementsprechend dokumentiert hat. Und es sind hier die Ummeldungen der Jobcenter, das heißt also, dass also auch die Leute hier von der Innenstadt, das Blaue, an die Ränder gedrängt werden. Das ist also dieser Gentrifizierungsprozess, wo ich ja vorhin erklärt habe. Und das auch, ist aus seiner Sicht ist eine statische Koproduktion der Verdrängung zu dieser Gentrifizierung noch dazu. Also was Kosten der Unterkunft in Berlin angeht. Ne? Dann Zwangsräumungen, dementsprechend halt auch massiv. Ganz links sind wir 2007. Diese ganzen roten Punkte waren damals halt noch Wohnungen, beziehungsweise Bezirke, wo die Kosten der Unterkunft noch angemessen waren. Ja? Und es hat sich dann dementsprechend halt immer mehr verschärft. Und so vielleicht eine Sache, wo dann halt von einer Mitarbeiterin von einer Hilfsorganisation in Berlin, dass also das Jobcenter dementsprechend halt auch mit für diese Sache verantwortlich ist. Die repressive Auslegung von Angemessenheitsgrenzen der Miete, wie er sagt, und natürlich auch diese Fehler bei der Antragsbearbeitung und Bewilligung, das ist, denke ich, eine Sache, wo in Hartz IV war, kennt, denke ich, auch jeder. Sanktionierung spielt eine Rolle, weil Jugendliche unter 25 können ja halt beim ersten Verstoß, wenn die ja klar auf null sanktioniert und beim zweiten Verstoß werden auch die Kosten der Unterkunft dementsprechend halt fallen dann weg, das heißt, es wird Obdachlosigkeit produziert. Ja, und bei Zwangsräumen passiert halt sowas, das habe ich also von Harz.org. Laut Polizeiangaben hat sich eine 70-jährige Frau am Mittwochnachmittag aus dem Fenster ihrer Wohnung gestürzt. Laut Polizeibericht sprang die verarmte Rentnerin aus dem 7. Stockwerk eines Mietshauses in Paderwestfalika. Die Frau lag noch an alternden Stellen, der Notarzt konnte noch den Tod feststellen. Also sollte Zwangsräumung halt vollzogen werden. Ich habe das wirklich nur von interner Quelle gekriegt. Also ich habe in der Presse habe ich keine dazu gefunden. Außer in der Jungen Welt war eine kurze Meldung noch drin. Ja, wir haben also von Verdi sind wir da natürlich auch engagiert und sagen, Wohnen ist mehr als Unterkunft. Das ist ja die Diskussion, die wir in der Nationalen Landesarmutskonferenz hatten. Ursprünglich hat auf dem Flyer von mir gestanden, Wohnen als Zentrifizierung das Recht auf Wohnen. Es geht nicht um das Recht auf Wohnen, es geht auch um menschenwürdiges Wohnen und es geht um bezahlbares Wohnen. Es beinhaltet es einfach mit. Ja, und das war in Berlin, das war eine Kollegin für mich, die Heike, wo da vorne steht, in der Schweizer Ruhe. Die Situation obdachloser Menschen, ich hoffe, dass der Halberstadt gleich kommt, der muss nämlich Lamugge machen. Ruft mal rein. Wir haben die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen, ich habe das vorhin schon gesagt, hat schätzt das, was man momentan obdachlose Menschen hier in diesem Land haben. Und die haben 2015 bis 2014 vorausgesagt, dass die Zahl der Obdachlosen auf, um 18% auf 335.000 Menschen steigt. 40.000 von sind gezwungen, dauerhaft eine sogenannte Platte zu machen, ein Anstieg um 50%. Und haben vorausgesagt, dass bis 2018 rund 2000 weitere obdachlose Menschen dazukommen. Das sind so viele ungefähr wie die Eumanner Zahl von Dresden. Aber dann müssen sie die Zahl noch oben korrigieren. Vor einem Jahr, 2017, sind sie davon ausgegangen, 860.000 Obdachlose und mussten dann halt von einem weiteren Anstieg auf 1,2 Millionen bis Ende 2018 ausgehen. Das heißt, 1,2 Millionen, um das mal zu verdeutlichen, sind ungefähr 100.000. Köln hat ungefähr 1,1 Millionen Euro. Das heißt, wir haben mehr Obdachlose bis Ende des Jahres als die Stadt Köln. Davon sind 37.000 Jugendhilfswerk, sind davon 37.000 Minderjährige, die auf der Straße leben. Das ist also unfassbar. Und das bringt diese ganze Situation, was ich vorhin versucht habe, euch rüberzubringen, bringt das alles automatisch mit sich. Ja? Es ist erschreckend. Das passiert hier in diesem Land bei uns aller Augen. Hier, das kam bei kurzem auch bei mir rein, es ist immer hier, ohne dass Jugendliche bei Bekannten 41% pennen können, zeigt, dass es in diesem Land auch so etwas wie Solidarität gibt. Ne? Das finde ich gut. Ja. Mangel am sozialen Wohnungsbau seit 2002 um ca. 1 Million. Die Privatisierung, die hohe Miete und zunehmende Verarmung von Teilen der Bevölkerung ist eigentlich eine Binsenweisheit, was ich da jetzt gerade sage, ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Diese Sache von 2016 ist austauschbar, es erlebt man jedes Jahr nach dem Kältetod einer 57-jährigen Frau in Baden-Württemberg in Offenburg. Ich kenne das Leute in Offenburg, ich weiß, da gibt es Leute, die sich engagieren für Obdachlose. Hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe die Politik zum Handeln aufgefordert. Das erzählt man danach jedes Jahr. Es fehlt an menschenwürdigen Unterkünften und Sozialarbeitern. Ja, die Sozialarbeiter durch Hilfe können, weiß ich nicht. Ich bin selber Sozialarbeiter und Sozialpädagogik studiert. Der Satz ist mir heute noch in Erinnerung. Hilf dir selbst schon, hilf dir ein Sozialarbeiter. Es ist ja so, es fehlt an menschenwürdigen Unterkünften. Das ist der Punkt. Und nicht an Sozialarbeiter. Das ist doch lächerlich. Aber trotzdem, Sie müssen ja was sagen. Und jetzt denke ich, dass Michael Halberstadt ein Lied macht. Jetzt können wir wieder ein bisschen Krach machen, weil jetzt ist die Pausenmusik. Weil ich muss am Muskel. Ausgebildet von 1972 oder Sandy, korrigiere mich, 1970 Ralf Mechtel, Ende 70, genau. Von Ralf Mechtel, Südflanken, und da geht es ja auch um Armut, Obdachlosigkeit und eigentlich könnte man die Stadt beliebig auswählen. Thank you. is the old girl who walks the streets of London. Vierte Mal, Moment, ich sie auftreten darf. Also im Januar, wo ich das erste Mal dabei war, habe ich schon gesagt, ich gehe mal noch auf Tournee. Wir waren mittlerweile mal in Mainz. Ne? Von Anfrage aus Bad Kreuznach und Saarbrücken zur Veranstaltung nächstes Jahr. Jo, prima. Ne? Vielen Dank. So, ich mache dann mal weiter. Ich habe noch so ungefähr knapp 20 Folien. Wenn es noch schaffen wir das noch? Packen wir noch. Als der Mieter bei euch Berlin sagt, trotz sinkender Erwerbslosigkeit bleibt Anteil von Transferleistungen konstant, das ist die Folge des Niedriglohnsektors. Und es gibt eine räumliche Konzentration von sozialem Nachteil, das heißt also die Gentrifizierung, die zunehmende Armut, sorgt auch dafür, dass also Durchmischung in Stadtteile überhaupt nicht mehr stattfinden kann. Das bedeutet, die Reiche bleiben unter sich, die Arme bleiben unter sich, und das ist aus meiner Sicht also eine Gefahr für das, was man hier in diesem Land Demokratie nennt. Und die Mietpreisentwicklung bedroht auch andere mit Armut. Das bedeutet halt auch, dass der Mittelschicht immer mehr dementsprechend abbricht. Wir haben, ich war die Woche in Saarbrücken extra, in Saarbrücken haben sie eine ähnliche Veranstaltung gemacht wie das heute Abend hier. Waren ungefähr 35 Leute, das ist für Saarbrücker Verhältnisse auch nicht ungefähr sonderlich viel. Aber die haben beispielsweise von der Woge, von der Wohngesellschaft in Saarbrücken jemand da gehabt, um auch die Gegenseite zu hören. Die wurde ich als soziale Wohltäter dementsprechend aufgeführt haben, weil sie halt in Saarbrücken Wohnungen vermieten knapp unter Mietspiegel und nur 32 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Da habe ich mich auch gefragt, was der DGB sich dabei gedacht hat, solche Leute einzuladen und das noch reparieren zu lassen. Weil wir haben die gleiche Situation ungefähr wie wir, sind auch über 20%, die wo innerhalb im Rahmen der Kosten der Unterkunft unterdickelt sind und dass auch Studenten, Auszubildende, Erwerbslose immer mehr stärker belastet werden und oder auch wie die Diakonie immer gesagt hat, dass die Mieten schneller steigen als die Leistungen des Jobcenters. Hintergrund, das Institut für Wirtschaft, neoliberaler Think Tank, sagt, Kauf von Wohneigentum langfristig Preis für das Mieten, zumindest in Großstädten. Die FDP hat es ja dementsprechend aufgegriffen, hat damals gesagt, um 2017, wenn jemand die Miete bezahlt, dann soll ich doch Eigentumswohnung kaufen. Ich dachte, ich hätte die Lache auf meiner Seite, aber gut. Grund ist die Niedrigzinspolitik. Die Niedrigzinspolitik hat ja Gründe, warum das gemacht wird. Weil Draghi von der Europäischen Zentralbank, wo die Leitzinsen festlegt, will ja damit die sogenannte Realwirtschaft ankurbeln, dass Arbeitsplätze entstehen. Ja. Also ich war Fachab in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft gemacht, vor über 40 Jahren ist das jetzt her, habe ich den Begriff der Realwirtschaft nie gehört. Da gab es eine Wirtschaft, fertig. Den Begriff der Realwirtschaft kenne ich erst seit 2008, als dementsprechend halt die Finanzkrise ausgebrochen ist. Ja. Und das heißt natürlich halt auch, was Draghi noch machen will, nur damit, wenn die Zinsen hochstehen, werden so Länder wie Griechenland nicht mehr die Möglichkeit, billige Kredite aufzunehmen. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, letztes Jahr hat ein Professor Bontrup von aktuelle Wirtschaftspolitik, von alternative Wirtschaftspolitik zur Frage, was er dann davon hält, wenn Griechenland keine Kredite mehr aufnehmen kann. Da hat er gesagt, er hat rien ne va plus. Nicht nur Griechenland, sondern es gibt ja für andere verarmte Länder im Süden, die aus meiner Sicht durch Hartz IV niedergekommen sind. Der sagt, rien ne va plus, nichts geht mehr, Exodus. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber er ist der Experte, er ist der Ökonome, wie nicht ich. Aber die Situation ist sicherlich dramatisch. Aber diese Niedrigzinspolitik beschleunigt das, was hier, das Kapital kann ihm ja eigentlich schon leben. Die versuchen ja Draghi zu bewegen, erhöht doch bitte schön wieder die Zinssatz, damit wir unser Geld anlegen können und damit wir dementsprechend spekulieren können. Und Draghi sagt, naja, macht's nicht. Weil er Ökonom ist, eine Ahnung hat. Egal, was wir sonst von ihm haben. Weil durch diese Niedrigzinspolitik lädt das Kapital das Geld nicht an, wo es was bringen kann. Wir haben allein 2016 Rekord 210 Milliarden Euro sind hier in Deutschland allein Wohnungen, Häuser und Grundstücke dementsprechend reingewonnen. Das bedeutet, dass hier diese Gentrifizierungsprozesse, die Vertreibung, auf die mit einhergehen, dementsprechend durch diese Niedrigzinspolitik beschleunigt werden. Es hat, also wie im Kapitalismus meistens es ist, es hat immer zwei Seiten. Ja, dann kommt dann die Bundesregierung und sagt, die Mietpreisbremse, die muss jetzt ziehen. Als unser heutiger Außenminister diesen Satz damals gesagt hat, dies ist ein guter Tag für die Mieter in Deutschland, hat mich das automatisch an Peter Hartz erinnert, der wo halt 13 Jahre vorher gesagt hat, also die Ergebnisse der Hartz-Kommission vorgestellt hat, dies ist ein guter Tag für die Erwerbslosen in Deutschland. Schauen wir uns das mal an, was da passiert ist. Es gibt nicht Erneuerbaren, die nach dem 1. Oktober 2040 fertiggestellt wurden. Es gibt nicht für modernisierte Wohnungen, wenn die Modernisierungskosten etwa ein Drittel der Kosten für einen gleichbaren Neubau betragen. Umsetzung bleibt Ländern erlassen und belassen bis 2020. Wohnungsnot muss in dem entsprechenden Gebiet erklärt werden. Länder, die das Gesetz umsetzen, müssen dem Bund berichten, welche Maßnahmen sie ergreifen wollen, um den Wohnungsmangel in den betroffenen Gebieten zu beseitigen. Sie gilt nicht bundesweit, sondern nur in 300 Städten. Der Vermieter muss den Vermietern keine Auskunft über Miethöhe von der Vormieter geben. Und die Mietpreisbremse gilt nur für Mietverträge, die neu abgeschlossen werden. Bei bereits bestehenden Mietverträgen greift die Mietpreisbremse nicht. Zieht ein Vermieter in eine neue Wohnung ein, darf die Miete künftig maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Vergleichsmiete ist also im Gegensatz zu der Bestandsmiete diese Miete, die im Mietspiegel festgelegt ist. So, und dann unten noch steht ein Mieter nach Abschluss des Mietvertrags fest, dass die Miete höher ist. Ist sie laut Mietpreisbremse sein darf, kann er die Zivilzahl Miete zurückverlangen. Allerdings erst von den Zeitpunkt, wenn er den Vermieter schriftlich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, wie will ich das herausfinden? Also hier Beispiel, eine Wohnung kostet in einer Gegend, in der die Mietpreisbremse gilt, etwa 11,50 Euro. pro Quadratmeter. Die Vergleichsmiete bei 13, bei 950 Mietern nun bis zu 14,30 Euro pro Quadratmeter verlangt. Hat der Vormieter allerdings schon 15 Euro für den Quadratmeter bezahlt, muss der Vermieter den Mietpreis einfach nicht senken. Also das ist nichts anderes als, das ist dann eigentlich, ich würde zwar sagen, zahnloser Tiger. Aber es ist dann nicht nur das. Die Sachverständige anhören im Bundestag, alle Mietrechtsexperten einhellig, es ist ein handwerklicher Schrott, wo da gemacht worden ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein handwerklicher Schrott war, sondern dass es bewusst so gemacht worden ist. Aber das Justizministerium hat damals sein Gesetz für einen Erfolg gehalten, der Staatssekretär Ulrich Kelber, die Mietpreisbremse wirken. Punkt, fertig, aus. Das ist dadurch. Ne? Rheinland-Pfalz ist noch ein anderes Mittel ein, die sogenannte Kappungsgrenze, die sorgt dafür, dass die Miete bei bestehenden Beträgen innerhalb von 3 Jahren maximal 15% steigen dürfen. Ja, das mag Sinn, dass das vielleicht ein bisschen mehr zieht, also mindestens mehr zieht wie die Mietpreisbremse. Aber 15% innerhalb von 3 Jahren ist natürlich auch nicht gerade wendig. Ne? Ja, die Murgelpacke Wohngipfel. Hier wurde also festgelegt, dass, also ich habe das ein bisschen fett gemacht, ich hoffe, dass man es lesen kann, dass also 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen halt entstehen tun in der letzten Legislaturperiode. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir 1990 noch 2,8 Millionen Sozialwohnungen hatten und jetzt nur noch knappe Millionen. Das heißt also, es kommen 100.000 dazu. Ne? Da kann man, der Fall der Zahl bei dem Kopf eigentlich nicht mehr aus. Ne? Das ist doch lächerlich. Wir sind um 1,8 Millionen gesenkt, weil es dann 100.000 zukommen und das ist dann der Wohngipfel, ne? Das ist der Wegstückgipfel. Ja, die neoliberale Stadt, wir sehen hier die soziale Wohnungswirtschaft und in Rot die professionelle, private und finanzbetriebene Wohnungswirtschaft, dann sehen wir ja schon, wie das dann halt in 2010 gestiegen ist. Ich habe leider keine andere Grafik dazu gefunden, aber ich denke auch, die sagt einiges aus. Weil wir müssen immer davon ausgehen, das Schlechte ist tendenziell hier in diesem Land. Es gibt Heuschrecken, die das Unternehmen abgrasen, dann weiterziehen mit extrem hohen Renditeerwartungen. Und warum in Wohnungen investieren, ist eine Sicherheit der Anlage gegenüber anderen Anlagenklassen. Ich habe das vorhin versucht zu erklären mit der Niedrigzinspolitik, wo hier gemacht wird. Hier haben wir natürlich noch Luft nach oben, die besteht. Weil es eine relativ vergleichsweise gute Prognosemöglichkeit hinsichtlich des Grundbedarfs an Wohnungen. Natürlich auch an bezahlbare Wohnraum, aber die gehen davon aus, von dem sogenannten Sicker-Effekt. Ich will jetzt mal mit Beispiel der Stadt Mainz mal klar machen. Eine Kollegin und gute Freundin von mir hat in Mainz eine Untersuchung gemacht, was dieser Sicker-Effekt bedeutet. Die gehen davon aus, dass wenn halt so, ich mach's mal an der Stadt. Ich habe vor einem Jahr ungefähr die Möglichkeit gehabt, in Pirmasens im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Prävention gegen Armut und Ausgrenzung, wo die Sozialministerin hier ins Leben gerufen hat, wo sie in verschiedenen Städten war, mit einem vom Wirtschaftsministerium im Workshop zu diskutieren. Und er sagt zu mir, Herr Sande, die Gelder sind da, um in den sozialen Wohnungsbau bei uns was in Rheinland-Pfalz zu machen. Sie werden nur nicht abgerufen. Ja? Sie werden ganz einfach nicht abgerufen. Das hat Gründe. Und der Grund ist der, das bringt einfach zu wenig Rendite. Und außerdem haben Sozialwohnen erst einmal eine sogenannte Mietpreisbindung. Ja? Die wurden natürlich nach 10 bis 15 Jahren aufgehoben. Aber 10 bis 15 Jahre ist ja lang. Deswegen werden die Gelder nicht abgerufen, sondern er wartet, bis diese Gelder woanders dahin fließen. Nämlich das hier fließen, wo es halt Rendite gleich bringt. Und die Landesregierung ist durchaus halt auch gewillt, diese Gelder dann freizustellen für nicht den sozialen Wohnungsbau, sondern für Luxusmodernisierung und so weiter. Und hofft durch den Sicker-Effekt, dass also die Mittelschicht, die wo dann in diese luxussanierte Wohnungen zieht, diese Mittelschichtwohnungen freimacht für das, was unten ist und danach ist. Das ist der sogenannte Sicker-Effekt. Und das ist eine Sache, die wohl bundesweit tatsächlich passiert. Ne? Nur funktioniert das natürlich nicht. Das hat mehrere Gründe, weil erstens die Mittelschicht immer mehr wegbricht, die selber Probleme haben, die Miete zu zahlen. Und deswegen ist die Situation auch ganz ohne dann ganz schlecht. Ja, es ist eine abgeleitete Größe, die Vermietung von Wohnraum, im Prinzip Bestandteil des Einkommens, aber es variabel, wenn ich mehr Geld für die Miete bezahlen muss, kann ich auch nicht so oft in die Kneipe gehen, ist doch klar. Und im hohen Maße abhängig von konkreten Bedingungen und Möglichkeiten, Mietpreise durchzusetzen. Und die Gesetzgebungen sind, was meiner Sicht hat, dementsprechend im Rahmen einer neoliberalen Politik hier durchgesetzt worden. Und Grundvoraussetzung ist das von mir schon bereits erwähnte anlagesuchende Kapital. Und ganz wichtig ist jetzt, was ich jetzt sage, die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit zum 1.1.1990 im Rahmen des sogenannten Steuerreformgesetzes. Das ist ja das, was André Holm immer wieder sagt. Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist eine ganz wichtige Sache. Nämlich Wohnungsunternehmen, die als gemeinnützig anerkannt waren, haben Steuerfreiheit. Im Gegenzug für die Einhaltung von im Gesetz bestimmten Vorgaben, dazu sind vor allem die Mietpreisbindung. Ja. Die Neubaupflicht, das heißt, dass das Geld, was gemacht war, ist im Rahmen auch einer Vermögensbindung in Neubaupflicht fließen musste und dass die Ausschüttungsgrenze an Gesellschafter maximal 4% der Einlagensumme betragen soll. Ne. Und André Holm hat also im Vortrag, wo ich Regisseur war in Berlin, auch immer wieder betont, wenn diese Wohngemeinnützigkeit wiederhergestellt wird, ja, die schon vieles, vieles erreicht. Ne. Ja, und hier noch kurze Information, nach Ende der 80er waren, also Ende der 80er waren 30% aller Wohnungen in Großstädten Besitz von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften, wo dann zum 1. Januar 1990 immer weniger bei sind. Und es kann Zufall sein, dass also gerade ja vorher die DDR dementsprechend halt annektiert wurde, ich sage immer noch Annektierung, das mag Zufall sein, dass es damit zusammenhängt, nur ich glaube nicht an Zufälle. Die war danach, im Oktober 90, die Annektierung. Ja, ich glaube nicht an Zufälle. Ja, aber hier ist es zum Beispiel auch so, dass die Bindung, die Sozialbindung, ja, nach 15 Jahren oder so, genau, aufhört. Richtig. Und danach sind die, und das ist eine ganz wichtige Sache in der Gesetzgebung, danach sind die Wohnungen frei. Fertig, das ist richtig, ja. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Wenn danach die Wohnungen frei sind, dann fallen die automatisch raus und davon ist es weg. Davon haben wir jetzt den Nachteil. Ja. Ja. Das ist in anderen Ländern übrigens nicht so. Genau, Michael, das ist völlig richtig. Was hier zu bekämpfen gilt, das wäre an sich der Punkt, wo man angreift. Ja, ja. Ist das vollkommen richtig, was du sagst, zwischen 15 und 20 Jahren fallen die Wohnpreisbindung weg. Und bei Sozialwohnungen ist es, glaube ich, noch schlimmer. Ja, die Hintergründe sind natürlich die Verschuldung vom öffentlichen Haushalt, Privatisierungsdruck, das hat natürlich was mit der Umverteilung von unten nach oben zu tun. Dass die Verschuldung gestieß und nach der Jahrtausendwende wurden rund 1 Million öffentlicher Wohnungen privatisiert, davon alle 600.000 zwischen 2002 und 2008. Ja, die Steuerbefreiung von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch Kapitalgesellschaften ist natürlich auch ein wichtiger Grund dazu. Die Zinsen habe ich schon gehabt, die Ausdruck des Leverage-Effekts, ich hoffe, ich habe es richtig aussprechen, ich habe es vor 40 Jahren nur gelernt, was das ist. Ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Leverage-Effekt sagt, bei niedrigen Zinsen ist es günstiger, Fremdkapital aufzunehmen, die Eigenrentabilität zu steigern, als Eigenkapital einzusetzen. Und das wird halt bei der Niedrigzinsen beschleunigt das Ganze halt einfach noch diese Investitionen in Immobilien. Ja. Und es ist also, wir haben eine ungefähr niedrige Wohnungseigentumsquote bei 45%, die liegt in Saarbrücken und in Mainz gleich, das habe ich also am Mittwoch noch zufällig auf diesem Vortrag keine Aufschnappe, das wusste ich vorher nicht. Und es ist natürlich ein Potenzial für Mietprivatisierungen da, das heißt also die Ende der Fahnenstange ist hier noch lange nicht erreicht und das ist also, wie man sich den neoliberalen Stadt so Städteplaner und das Papitalische vorstellt. Ich halte oder gehe und sage, stopp Gentrification, sei selbstbestimmt, sei solidarisch, sei Widerstand und bin der Meinung, die Stadt gehört an. Ich bin aber noch nicht fertig, weil ich will zum Marschbrett noch was sagen. weil ich das wichtig finde. Ich bin hier Zeitzeuge. Wir haben links das Waschbrett im Winter 1979. Und ebenfalls im Winter 1979 haben wir dort die Old Metropolitan Band, wo du gespielt hat damals. Wenn nicht weiß, wo das Waschbrett war, das war Ege Gaustoß, Ege Mannheimer Stoß. Und war halt auch in ganz Deutschland und gerade über die Grenze von Deutschland bekannte Jazzkneipe. Der Walder kennst du hin noch, das wie ich, ne? Und hast ja dort gespielt. Ne? Ja. War schon, glaube ich, die Anfangszeit von deiner Musikerkarriere. Ne? Ja. Und es war super dort. Ne? Ich bin immer gerne hingegangen. Es war eine ehemalige Brauerei, die, als wir dann 1979, 1980 eher Mitglied gehabt haben, das Waschbrett soll weg. Ja. Da hat sich dann im heißen Sommer 1980 Leute getroffen aus der Musikerszene und aus der politischen Szene und das sagt, das können wir auf gar keinen Fall zulassen. Also müssen wir was tun. Ne? Und haben dann auch eine Initiative gegründet, die wo sich irgendwie angedockt hat an die Bewegung für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum Mitte der 70er Jahre. Und später hinaus, wir haben dann gesagt, wir sind jetzt auch ein bisschen mit der 20 schon und so, für ein selbstverwaltetes Zentrum. Also es war ein Kampf für ein selbstverwaltetes Zentrum, wo sich halt auch gegen die Altstadtsanierung, die wohl schon im vollen Gang war, also fast schon abgeschlossen war, dementsprechend auch gerichtet hat. Ne? Und im Prinzip haben wir damals halt auch, vielleicht haben wir es gar nicht so richtig gewusst, auch ein Recht auf Stadteu gefordert. Ne? Ich denke, das haben wir schon gemacht. Ne? Weil wir gesagt haben, es wird alles teuer. Wir wollten halt irgendwie anders erleben. Ne? Wir haben hinter dem Waschbrett war noch ein besetztes Haus, wo wir auch noch dementsprechend damals in Beschlag genommen haben. Und haben mehrere Veranstaltungen im Waschbrett gemacht. Und nach einer Veranstaltung haben wir dann mit immer 200-300 Leute drin, das war ja riesengroß. Und wir dann eine sogenannte Wandbesetzung gemacht haben. Ne? Eine Wandbesetzung, wo dann halt versucht wird, von der SPD Eu zu kaufen. Die haben damals hatten die sogenannte Integrationsexperte in Sache Jugend, der wo aufgepasst hat, dass so bloß nicht irgendwie das sich radikalisiert. Friedemann Wehr hat er gehört, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Und er hat es versucht zu spalten, das ist mir zum großen Teil gelungen, wenn es dann mehr gekommen ist, hat man eine kleine Luft gesetzt. Und ja, es war dann halt. Es ist dann auch ein bisschen eingeschlafen, das Haus im Trotz war zwar nach wie vor besetzt, es war auch im Stand besetzt von uns, wir haben es auch renoviert und alles. Dann kam irgendwann plötzlich die Nachricht, morgen früh soll das Waschbett abgerissen werden. Ja. Und dann sind wir einfach in das Ding eingestiegen und haben dann das besetzt gehabt. Ne? Und die Situation war dann die, dass wir also dann morgens sehr unsacht geweckt worden sind. Durch Lautsprecher, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Ne? Und wir sollen sofort das Haus räumen. Dann haben wir dann gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben ein Mikrofon dabei gehabt. Wir gehen dann vielleicht, wenn die Presse durch ist. Wir haben dann dazu gesagt, dass die Presse kommt. Und haben auch eine Erklärung, wo wir nachts vorbereitet haben, dann verlesen. Weil hier vorne, schau, dass mal Pointe nicht geht, hier vorne, wo die Laterne hier steht, da war so damals noch so, ein Glaskasten, wo halt die Programm drin stand. Und unten hat gestanden, Programm bis so und so lang. Und unten drunter dann halt Programmbeänderungen vorbehalten. Ne? Die Programmbeänderung war halt die, dass der Baukapitalist Kittelberger, dass der Architekt Arnold und damals der Baudezernent Piontek hinter der Kulisse für klare Verhältnisse gesorgt haben, dass das Ding nicht der Hammer kommt. Ja, es war halt einfach dann so, dass wir dann vor Ablauf der Frist, wir konnten unsere Erklärung zwar verlesen, die Presse war da und Dann haben wir noch Bedenkzeit gehabt, eine halbe Stunde, aber gehen oder nicht. Die halbe Stunde war noch nicht abgelaufen, hat es von allen Seiten in die Scheibe geklärt und das SEK hat das Haus gestanden, das Gebäude gestanden. Da sind wir geräumt. Und das war dann halt, und wir waren kaum geräumt. Und wir sind dann auch zum Teil freiwillig raus. Es war dann so, dass, also wir waren noch nicht richtig draus, kam der Bagger und hat das abgerissen. Ne? Das hätte für mich schon von uns gefleckt. Ja, das war halt schon eine scheiß Sache und für mich hat das Waschbett halt auch, das kann ja nie mehr erreicht werden. Championship die Pre war für mich ein Highlight. 1976 war ich dort. Und sicherlich noch viel, viel mehr die magische Musik von der Eichvogt-Band Planet. Ganz oben rechts. Das waren für mich so die musikalischen Highlights und so ähnliche Gruppe haben dort also gespielt. Und es war einfach eine super Sache. Und es wird bei allen Bemühungen wurde das also auf eine Kammgarn niemals mehr erreicht. Ne? Also das Jugendzentrum, wird niemals mehr erreicht, was das Waschbett seine Qualität gehabt hat. Und das ist einfach nicht wieder zu holen. Ein Mitstreiter von damals, ich habe leider einen Zeitungsartikel nicht mehr gefunden, ich habe nur einen Kasten ausgeliehen, aber ich weiß genau, dass ich meine wieder zurückgebe. Ich habe ihn nie mehr gefunden, ich weiß nicht, wo er ist, aber du weißt, was ich meine, was jetzt kommt. Mitstreiter von damals aus der Musikerszene, Werner Steiner, hat, ich glaube Mitte der 90er war Jahre für die Rheinpfalz, für Andreas Philippek, einen Artikel dazu geschrieben gehabt, da wo also hundertprozentig das Feeling, was ich damals kann, wiedergegeben hat. Und er gesagt hat zum Schluss, dass mir immer noch die kalte Wut hochkommt, wenn er das heute sieht, ne? Und ich wohne ja ganz in der Nähe, und immer wieder zeigt, wir hatten damals recht. Wir hatten recht. Aber ist es rum und ich befürchte, dass halt hier was Ähnliches passiert, wenn ich sehe, was da für eine Verbauvorhabe sind, soll ich nur sagen, Nachtigall, ich höre die Trapsen, dass das Haus neben der Tor nicht daheim kommt, dass wir da vorne die Situation mit dem Pfaffgelände haben. Sollte man auf der Hut sein, bevor das wieder passiert, rechtzeitig gerüstet sein. Hier wäre aus meiner Sicht auch ein Auftrag an die Linkspartei, mal eine Anfrage im Stadtausschuss zu machen, was ist auf dem Bebauungsplan für dieses Gebiet gibt, was ist da los, bevor man da mit der Fahnenstange im Nebel rumstochert, bevor wir hier kahl verwischt werden und wir in 2-3 Jahren vielleicht das ganze Viertel nicht mehr wiedererkennen. Das wäre eine Möglichkeit, wo ich da sehe, und ich komme jetzt wirklich zum Schluss, hier sieht es heute, so sieht es heute aus, ne? Ja. Und das ist schon traurig. Und ich habe dabei ein bisschen arisch zusammengereist. Kurz das Bild zurück, sorry. Mach ich doch. Na stopp, das bin ich ein bisschen weiter zurück. Egal, Mensch. Ich wollte einfach nur anmerken, dass der Baum, der da zu sehen ist, nicht der originale alte Baum war, der da stand. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier wieder klarkomme. Aber kein Problem. Dauert einen Moment mehr. Das haben wir das. Das. Ja, definitiv. Das ist oben, wo das Waschbrett stand. Das ist Ecke Mannheimer Straße. Harris Giftschopf war da noch früher gegenüber. Genau. Ja. Harris Giftschopf war da früher gegenüber. Und ich war da noch recht jung, aber ich kann mich sehr lebhaft an diese Räumung erinnern. Es sind nicht, wenn ich Leute von uns damals verwut geflennt. Ne? Ja. Und wir haben dann oben noch eine Demonstration gemacht gehabt, wo selbst die Rheinpfalz mal... Eine der größten Sauereien, die hier in der Stadt Kaiserslautern stattgefunden hat. Ja gut, der Henning... Aufgrund von Spekulation. Ja natürlich, der Henning damals hat diese Sache mitgeschmiert, der ist gut geschmiert worden. Ja, und er hat damals dann habe ich doch zwei Kneipe in Lauter gemacht, wir haben dann eine Kampagne draus gemacht, Cap Henning im Henning. Ne? Ja. Haben zum Boykott aufgerufen. Ne? Hat und aber nicht viel genutzt. Hat nicht viel genutzt. Ich weiß gar nicht, lebt da eigentlich noch? Der ist vom halben Jahr gestorben. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Wir hatten ja damals so die Musikinitiative, wir haben ja ein paar Mal eingeladen. Komplett ein legendärer Satz, wo wir komplett auf die drei Karten gegangen. Ich bin noch geeierweise. Ja. Wir haben Das war ja auch sein Spitzname. Das war schon ein übler Typ. Ne? Übrigens, der Walder und ich, wir haben eines der letzten Konzerte in Waschbär gegeben. Ja, ehrlich. In Wolfi Janischowski, da haben wir Rolling Stones Coverband gehabt und es war einer der letzten. Also ich war verdammt jung, glaube ich 17 oder 18 oder so. Und wir haben, ich glaube, es war wahrscheinlich das letzte Ton der hat er sich nicht sogar ganz lange Zeit als linke Politiker oder... Da hat es in den 70er Jahren, hat sie Waschbrett... Ja. Da hat im Waschbrett, hat er dementsprechend zur Solidaritätspreise Biermark, hat sich dann also zeitweise die Berufsverbotsinitiative getroffen, das war als Probe voll, ne? Und hat es Biermark gekostet. Hat die Bier, hat halt Umsatz gemacht. Da war bei nie irgendwie Ding, es ist lächerlich. Ne? Das ist ich meine, der hat sich ja nicht nur daran bereichert, dass er von der Stadt entsprechend Ersatz bekommen hat. Ja, ja. Er hat ja auch sämtliche alten E-Mail-Schilde und alles, genau, was da drin war, hat der sich unter den Nagel gewissen. Genau. Ja, der ja. Wichser. Ja, und hat wurde mit Skorne dekoriert. Ja, spätestens. Ja. Was heißt Wichser? Ich meine, du musst es ein bisschen Ausgleich sehen. Ich meine, Henning, der hat es ermöglicht, der hat es auf die Beine gebracht. Das ist halt die Polarisierung, ja. Ich meine, der ist dem Kapitalismus erlegen. Ich meine, denkst dir weg, dass es nie gegeben hat, wenn man jetzt nicht so diskutiert. Ich habe das auf die Beine gestellt und hat es aber auch vermasselt, ja. Also insofern, was soll das? Also was wirklich ekelhaft war, als das Ding abgerissen war, ist, ne? Hat sich dann abends, also... Kurz nur habe ich noch keine Sie, wie der Ückinghausen sich ein Krugglas da rausholt, also von Benders Hauswirtschaft. Das war ja früher eine Brauerei. Das fand ich also wirklich ekelhaft. Und widerlich. Als Souvenir. Als Souvenir. Ne? Und lass mich jetzt fertig machen, ich habe jetzt noch 12 Folien. Weil ich bin der Meinung, dass also, was sich jetzt im Herbst hier abgespielt hat, die Demonstration in Hamburg, in Düsseldorf, in München, in Berlin, dass es da Mut zur Hoffnung macht. Das sind ein paar Eindrücke von diesen Demonstrationen, Löhne raufbieten, runter, gegen Mieterhöhung, Verdrängung, Fight Capitalism und so weiter und so fort. Und reizt sich aus meiner Sicht bei allen Mängeln, was ich an deinem, deswegen habe ich die nächste Folie, was ich jetzt habe, reizt sich aus meiner Sicht halt auch ein in den Herbst der Solidarität. Da sind Mängel dran, weil die soziale Frage aus meiner Sicht zu wenig auf der Beetsche kommt und weil auch die Kriegsfrage zu wenig drauf ist. Ist das unsere Aufgabe, also meine Aufgabe halt auch, das da auch hinzutragen. Und deswegen bedanke ich mich jetzt echt mal für die Aufmerksamkeit. So. Wir hören jetzt noch ein Lied von Michael Halberstadt und dann können wir in die Frage und Diskussion zurück. Also mir ist es heute Abend zuerst mal aufgefallen, dass das gar nicht so unproblematisch ist, zu dieser Problematik oder anderthalb Stunden Problemen quasi, sagen wir mal so, Musik zu machen, ist mir das erste Mal aufgefallen. Da steht es auch an dem Doppelstoff oder was ich da getrunken habe. Nee, Quatsch, ist schon hart. Ne? Also super viele Impulse gibt es natürlich, was hier in der Unionsviertel, wie es jetzt mittlerweile heißt, passiert. Da machen wir uns natürlich jetzt auch Gedanken, oder ich mir Gedanken darüber, wie ist da die Entwicklung und was ganz gut ist, das war jetzt von unserem Vermieter, ein uralter, eingesessener Holz- und Kohlebetrieb, der Käseberg, der quasi das als Vermieter das ist ein Ein und Alles, der Schmidt mit Hinterhof, da sind noch die Originalwagen und Kohle, da ist ja noch der Stall von der Mike Becker, ist da groß geworden, der ist in Bitburger verlassen, als Kind war er da. Also das ist eine ganz sichere Bank, da wird sowas wie ein Abriss nicht passieren. Entschuldigung, ich habe eine kurze Zwischenfrage, der alte Mann lebt immer noch? Natürlich, der sieht nur alt aus. Der Käseberg ist ein pensionierter Beamter, der alleinige Erbe ist von unserem Schmidt. Okay, dann war das eher sein, aber ich habe da in der Humboldtstraße gewohnt und habe bei dem noch Brennholz. Ja, genau. Also seine Mutter ist gestorben, aber seit 3 Jahren, seit wir da sind, oder 3,5 Jahren, ist er in Lüchental